Buhmann. Ja, morgen. Du wolltest mich sprechen? Herr Pohlmann ist am Telefon. Ja, und du wolltest, hattest hier angerufen, gesagt, das ist in der Betriebsstätte. Ich hatte Ihnen einen Brief zugeschickt mit Geld, Bargeld. An die 123. Von Ihnen angegebene Postfachadresse. Ja. Der Brief ist angekommen? Ja, sicher. Dann haben Sie jetzt endlich Geld zum Ausgeben. Ja. Na also. Und dann möchte ich, dass der Terror gemindert wird. Gemindert? Gemindert, genau. Für das Geld. Was für ein Terror denn überhaupt noch? Welcher Terror? Es interessiert sich doch überhaupt keiner mehr für dich. Ja, Solnsevskaya. Das ist ein Wodka. Nein, ich möchte Ihnen nicht wehtun. Man meint von einem Verein, der im Untergrund arbeitet. Ein Verein? Oh, Vereine gibt es viele. Dann vereinen die sich immer, ne? Ja. Aber Solnsevskaya ist doch ein solcher Verein, oder vielleicht nicht, auch wenn ein Wodka dennoch so heißt. Namensgleich. Nein. Solnsevskaya. Solnsevskaya. Oh Mann, Sie haben Russischkenntnisse, das ist blühend, was? Nee, also ich... Ach, guck. Weiß man ja nicht. Hätte ja auch anders sein können. Dass es irgendwo noch ein geheimes Haus gibt. Eine Landstraße, das früher mal ein Puff war. Was? Ein Haus, das früher mal ein Puff war. Wo ist ein Puff? Nein, was früher mal ein Puff war. Wo? An der Landstraße. Außerhalb. Nee, ich hab da keinen Puff. Nicht mehr? Nee. Wo das hast du das? Das Haus ist ja auch umgestaltet worden, ne? Wo denn? Na, wo ist das denn wohl? Wissen wir doch beide. Ja. Bisschen außerhalb, aber nicht weit. Nicht weit. Ist gekauft worden. Von mir, ne? Ja. Ja, da weißt du doch Bescheid. Ja. So, so. Man weiß ja nicht, ob sich da Leute aufhalten. In dem Haus sind immer Prostituierte, das weißt du. Ich sage nicht, was ich weiß. Aber ich weiß immer mehr. Herr Koch, haben Sie eine E-Mail-Adresse? Ich könnte Ihnen mal was senden. Nee, hab ich nicht. Müssen sich zulegen, sie verpassen was. Mach doch lieber mit denen einschreiben, das ist wesentlich teurer für dich. Nein. Hinterher sind Einschreibebriefe Beweise, E-Mails weniger. Einschreibebriefe beweisen auch nichts. Rückschein, würde ich sagen. Mir ist gesagt worden, dass kein Brief bei Ihnen ankommt. Lügen alle Leute dort gleichzeitig? Also, das geht alles zurück. Ich habe über Jahre diese Geschäftsanschrift gehabt, habe jetzt die russische Anschrift und das ist immer angekommen. Ich habe ein permanent Resident-Visa, ich kann also 12 Monate hier bleiben. Ohne gemeldet zu sein. Nee, ich brauche doch nicht gemeldet zu sein. Verstehen Sie das nicht? Ich bin ordentlich betreibender Geschäftsmann. Ich prüfe das. Dann werden wir vielleicht sehen. Das Buch was und Sie können sich das erste Mal wieder eine Scheibe Wurst kaufen. Wieso? Ich habe hier neben mir liegen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oh, 12 große Geldscheine. Die liegen hier einfach so rum. Wie groß sind die denn? So groß wie ein 50er. 50 Euro haben sie da liegen? Nein. Sind sie ein reicher Mann? Ich habe ja gesagt 12 große Scheine. 12 mal 50? Es ist überflüssig zu sagen, ich könnte mir eine Scheibe Wurst leisten, ne? Wo ist der Wagen? Wo ist der Wagen? Die Wurst? Es gibt Unannehmlichkeiten. Haben sie doch auf dem Tisch? Wo ist der Wagen oder es gibt Unannehmlichkeiten? Ich fahre gleich zum Copyshop. Zweitens weiß ich auch wie. Nämlich mit einem Kran über den Zaun gehoben. Einem Kranwagen, so wie man diese eingeparkten Fahrzeuge aus der Innenstadt abschleppt, wo der Profiarbeit. Wo der Abschleppwagen nicht auch hineinparken kann. Ja. Weil da keine Lücke ist. Dann fährt der rechts daneben oder links daneben. Ja. Da wird der Kran drüber gemacht, geschwenkt, alles wird angegurtet, das Auto in die Höhe emporgehoben, ja, aufgeladen und abgefahren. Und was soll das gekostet haben? Der Wagen hat 16.000 Mark gekostet. Lohnt sich das denn überhaupt? Ich würde sagen, mit der Hälfte bin ich zufrieden. Das wären 4.000 Euro. Ja, dann gib die doch wenigstens. Ich habe doch nicht mein Auto geklaut. Aber wenn das es doch wert ist, dann kannst du es mir doch geben, das Geld. Ich bin da, Sie erreichen mich doch auch immer wieder. Ja, telefonisch. Ja. Aber mit der Post versuche ich das gar nicht. Es sei denn, ich schreibe nochmal an die Jägerstraße. Ja, müssen Sie Jägerstraße mal nehmen. Ich weiß nicht, wo ich nächste Woche wieder bin. Es kann Hellwig sein, Rudolfstraße. Also das lasse ich mir offen, ne? Also zwei Wochen Rhythmus. Ja, ganz unregelmäßig. Was soll ich dir denn jetzt noch sagen? Mit Genehmigung von Herrn Rainer Koch sind alle Telefonate und dieses Bild authentisch enthalten. Mhm. Da ist Ihr Bild mit drauf. Das ist echt. Mit diesem blauen Hemd. Im Hintergrund dieser schöne Wald, weil ich habe diese landwirtschaftlichen Anhänger wegretuschiert. Mhm. Das sieht aus wie so auf einem Waldweg. Das können Sie sich dann einrahmen zu Hause. Und da schreiben Sie eine Stellungnahme drunter und genehmigen das Bild und Stimme authentisch wiedergegeben werden. Ja, habe ich kein Problem mit. Ja, das weiß ich doch. Es wird doch jedes Gespräch aufgenommen. Fast jedes, genau. Nicht jedes. Wenn ich bei der Auskunft anrufe, wird es nicht aufgenommen. Ja, aber meine Gespräche mit uns, die werden da immer aufgenommen. Und die werden dann bei der Staatsanwaltschaft vorgespielt. Bekommt Herr Mattwig noch ein zweites Papier, auf dem steht, dass das eine Lüge ist? Nein. Dann muss ich dagegen klagen. Ja, müssen Sie mal versuchen. Müssen Sie mal versuchen. Der NS-Bars holen Sie da auch weg. Ne? Der da auf dem Grundstück. Ja. Sonst hängt der am Kran und wird angeliefert. Die haben behauptet, das Fahrzeug sei nicht gestohlen. noch, es sei ein Miet. Nein, ich sollte mal nachgucken, wann wohl die letzte Miete gezahlt worden sei. Ja, da haben die wohl irgendwelche heimlichen Gespräche, sagen wir mal lieber, schnellen Gespräche geführt, hm? Irgendwelche schnellen Gespräche mit Ihnen. Schnellen Gespräche? Ja, ich habe Ihre Telefonnummer im Kopf und die habe ich denen weitergegeben. Ja, ist doch wunderbar. Und dann haben die auch bei Ihnen angerufen. Sonst wüssten die ja nicht, was ich denen nicht gesagt habe. Und so viel Pulver haben die wohl nicht genommen, dass sie das erträumen können, hm? Ja, vielleicht haben sie auch dieses weiße Pulver genommen. Ich sprach doch gerade davon, dass sie das wahrscheinlich nicht genommen hätten. Doch. Das, nein. Haben Sie denen welches gegeben? Haben Sie das verteilt? Haben Sie mit denen getroffen? Also, ich schließe das jetzt gar nicht mal aus. Ah ja, dann ist da jemand bei Ihnen gewesen, weil man meine E-Mail sehr ernst genommen hat. Das war auch gut geschrieben. Ja, sicher. Dann habe ich den Rainer geschrieben da, mit AI, und die Telefonnummer, und hat er bei Ihnen angerufen. Dann haben Sie gesagt, nein, das Fahrzeug ist wohl nicht gestohlen. Das sei wohl hier oder da oder dort. Und jetzt wollen Sie das nicht genau sagen. Wollen mich so ein bisschen Spannung sagen. Um welches Fahrzeug handelt es sich denn überhaupt? Spannung verbreiten, ne? Renault Espace. Renault Espace. Rostfrei. Ah, Plastikkarosse, ne? Fiberglas oder etwas in der Art. Wertvoll. Ganz wertvoll. Würde ich auch mal so sehen. Muss man reparieren, gibt viel Geld für. Genau. Wenn man die richtige Idee hat. Noch eine Anhängerkipplung hinten dran. Drei Container auf Anhänger und das Ganze als Gewerbe anbietet. Und ab nach Russland. Ich denke nicht, dass sie da hinten so viel in die Container schmeißen. Wo ist das Fahrzeug, habe ich gefragt. Das Fahrzeug wird da sein, wo alle Fahrzeuge mal landen. Im Fahrzeughimmel. Also auf dem Schrottplatz. Ist da der Himmel? Ja. Polemisch gesagt. Im übertragenen Sinne. Ich meine den Friedhof. Ich meine den Himmel. Ja. Und da ist das Fahrzeug jetzt. Im Himmel. Und da ist es. Da ist es, Sie sagen es. Das war eine Frage. Da weiß ich ja nicht, was Fragen sind und was Feststellungen sind. Das wissen Sie nicht. Wie hieß denn der Polizist überhaupt? Weil ich habe ja laufen mit diesen Jungs zu tun. Das kann ich mir gut vorstellen. Das hätte ich gar nicht sagen brauchen. Das wusste ich doch schon vorher. Laufen. Wenn man schon seine eigene Wohnadresse verheimlichen muss, dann hat man wohl auch etwas zu verbergen. Der Mann hat sich mit Namen nicht vorgestellt. Der erschrak mich im Treppenhaus. Hat er gemacht, ne? Ich kam ihm entgegen und dachte, das war jemand anderes. Ich fing sofort das Gespräch an, weil das Wichtige war als sein Name. Sie haben meistens immer die gleichen Uniformen. Was mal gehört. Jetzt möchte ich eine Antwort haben. Eine mutige, klare Antwort. Und keine komischen Ausflüchte. Wo ist der Wagen? Da, wo wir alle mal landen, im Himmel. Der Wagen ist im Himmel? Ja, sicher. Das ist bitte schwer dafür. Oder fliegt das Flugzeug nach Russland? Da, wo die Ada herstammt. Mit der Tupolev. Tupolev. Die Polizei kann auch nachvollziehen, woher Frau Ada Fuchs übrigens stammt. Sogar den Wohnort noch. So eine Art Stammbaum, ne? Nein, ich habe den Namen auch schon gehört, habe wieder vergessen. Haben Sie auch schon mal genannt. Dieses Ländchen oder diesen Ort. Wo ist der Wagen? Im Himmel. Wo ist er nun wirklich? Über den sieben Meeren. Muss ich wieder an die Staatsanwalt schreiben? Ja, sicher. Einstweilige Verfügung. Was wollen Sie denn verfügen? Oder wie sieht es aus? Bitte? Oder wie sieht es aus? Das kostet da wieder Geld. Ja, Sie haben doch Geld, offenbar. Sicher habe ich Geld. Es kommt noch ganz eine Menge hinzu. Sie haben doch so viel Geld schon für Rechtsanwälte und Gerichte ausgegeben. Da hätten Sie doch Ihr Leben besser verordnen können. Die Anrede war wieder falsch. Ja, quasi. In Windelsbleiche habe ich keine Bude. Lager. In Windelsbleich habe ich auch kein Lager. Haben Sie gar nichts mehr? Ich habe woanders meine Lager, ganz in meiner Nähe. Wo denn? Das ist geheim. Alter, ich darf irgendwie dafür, ne? Da haben Sie nicht lange Ihr Lager. Das ist nicht richtig, das sind andere Leute. Das ist privat. Ich habe auch gute Geschäftsleute. Und da ich ja auch einer der Besten bin. Sehe ich anders. Wenn man irgendwann noch wegen Meinheit hinter Gitter geht. Wegen Meinheit? Ja, zum Beispiel. Sind ja manche Leute so mutig. Was meinen Sie denn mit wegen Meinheit? Was habe ich denn mit Meinheit zu tun? Na, was nicht ist, könnte noch werden. Nee, Bulli, das kannst du mir nicht anders. Wer weiß, wie schlau ich bin. Das stimmt, wer weiß das überhaupt. Ja, gut. Wo ist der Wagen? Der Wagen ist im Himmel. Und da habe ich keinen Einfluss auf den Himmel. Weiß ich nichts von. Also gut, Staatsanwaltschaft, einstweilige Verfügung, kostet eine Menge Geld. Was wollen Sie denn verfügen? Die Herausgabe des Fahrzeuges. Aber wahrscheinlich sind Sie wieder schneller und dann steht er da. Oder es kommt irgendwo ein komischer Brief. Ja, wenn Sie die Lösung schon wissen, dann würde ich es doch so machen. Ja, ich weiß die Lösung ja nicht. Ich würde es gerne mehr wissen. Ich mache die Verfügung fertig und der Wagen kommt aus dem Himmel wieder zurück. Aus dem Himmel wieder zurück. Sag mal, haben Sie jemals in meinem Leben mit einem anderen Geschäftspartner mal so ein gesundes Gespräch geführt? Bulli, ich habe 96 Mieter, allein in Bielefeld. Herr Pohlmann heißt das, ich heiße nicht Bulli. Das haben wir auch bei Einschreiben schon geklärt. Was könnte man denn sagen? 96 Leute können sich nicht vertun. 96 Geschädigte. 96 Mieter. Ich habe wechselnd. Umfangreiche Mietshäuser. Ich stehe mit namhaften Banken in Kontakt. Nur Poly International will mir irgendwas nachsagen. Weißt du, du musst mal da graben. Das heißt, Herr Pohlmann. Auf Wasser stößt. Und nicht auf Granit. Wenn dein Wagen weg ist, dann beweist das, wenn er gestohlen ist, schalte die Versicherung ein und dann ist doch alles easy. Das aber was willst du von mir? Das ist der antiquierte Weg. Mach deine Verfügung, lass die Polizei aufwarten, mir ist alles recht. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Sie sprechen. Was für ein Auto? Überhaupt nicht. Ich weiß, dass da vor Monaten ein braunes, graues Fahrzeug total vermüllt stand. Vermüllt? Ja. Weiß ich nichts von. Das Gras stand hoch. Und weiter. Und dann weiß derselbe Rainer Koch plötzlich, dass er im Himmel ist und behauptet demnächst wieder, er wüsste gar nichts. Im Himmel habe ich keinen Überblick. Dann lügt er doch. Ich war am Helbig 8a. Herzlich willkommen. Ich habe geklingelt, hat mich keiner reingelassen. Was soll ich überhaupt da? Das Maul stopfen lassen? Mit Kuchen. Habe ich doch alles schon geschrieben. Nein, von Kuchen war nicht die Rede. Kuchen und dem wunderbarsten Konfektmaterialien. Auch Kaffee trinken genannt. Boli. Ruhig Blut. Vielleicht hast du deinen Wagen schon längst verkauft gehabt. Hab ich nicht. Vielleicht hat auch schon ein anderer vielleicht noch Verwertung dafür gehabt. Weiß ich nichts von. Aber vielleicht weiß der Täter, wo er ist. Ich fahre einen Wagen der unteren Mittelklasse. Ich kann mir solche teuren Autos nicht erlauben. Geliehene Wagen. Die man nicht bezahlen braucht. Ganz genau. Ich habe nie einen eigenen Wagen haben können dürfen. Warum das? Weil ich kein Geld hatte. Für so einen Quatsch. So. Küche. Geht es denn schnell? Was? Ein Elch in der Küche? Ja, das Essen. Nicht Elch, das Essen. Ja. Röntgen von der Polizei Bielefeld rief an. Röntgen? Ja. Einen kleinen Moment, ich habe hier gerade... Ich schicke hier gerade noch eine Nachricht ab, also eine Kundin. Jetzt kann ich mich auf was Neues konzentrieren. So, Röntgen mit R-Ö-T-T-K-E-N. Weiß ich nicht, mit Doppel-T ist. Was hast du denn da für eine Nummer reingestiert? Wir müssen wieder auf die Anrede Sie zurückkommen. Sonst ist da plötzlich der Kontakt weg. Was macht denn der Herr? Was hat er denn? Also, der wollte wissen, ob du das Auto dir selbst geklaut hättest. Ob Sie heißt das? Die Anrede Sie habe ich Ihnen gesagt. Die zählt hier. Sie! Ob Sie! Man redet die Erwachsenen mit Sie an. Poli, was ist los jetzt? Willst du das vom Tisch oder willst du hier in Schönheit sterben? Ich möchte in Schönheit sterben. Das glaube ich auch. Ich habe hier eine Mappe, die habe ich schon vorbereitet. Hä? Ja, Thema Sterben. Thema Sterben. Oh, da habe ich ja... Ach guck, noch ein anderes... Ja, hier. Was ist im Falle meines Todes zu beachten? Ja. Vorbereitung für die Beisetzung. Von meinem Tod sind sofort zu benachrichtigen, Doppelpunkt, Arbeitgeber, Unfallversicherung. Wo befinden sich meine Ausweise? Wo befinden sich meine Personenstandsurkunden, Sterbeurkunden, Kirchenzugehörigkeit? Muss man alles beachten, wenn man die falschen Leute kennt. Ich blätter mal um. Ne? Nahestehendes Bestattungsunternehmen soll beauftragt werden. Name, Anschrift habe ich noch gar nicht. Okay, aber ich wollte eigentlich verbrannt. Ich habe einen Gespräch auf der Leitung. Ja, meines. Mensch, Poli, was ist los? Herr, ich habe mehrere Gespräche auf der Leitung. Hast du gerade schon mal angerufen? Ich hatte zwischendurch nochmal versucht, wie vereinbart. Wir können uns ja beide daran erinnern. Röntgen von der Polizei, ob ich mir das Auto selbst geklaut habe oder hätte. Habe oder hätte? Ja, ich habe es habe geschrieben. Das heißt jetzt schon wieder. Pass auf, ich will dir sagen, wir haben dich ganz schön verdammt auf dem Kieker. Mach keine Scheiße. Wenn du das Auto dir an der Seite gestellt hast und willst mir einen pinnen, wird das nix. Ich hab das aber nicht an der Seite gestellt. Die sind jetzt so weit, ich sag dir so, wie es kommt. Die sagen, das ist eine Vortäuschung einer Straftat. Ich sage, das hab ich nicht gesagt. Da wollten sie von mir eine Anzeige provozieren, dass ich dich jetzt anzeige. Ich sage, kein Millimeter, ich will mit dem Mann nichts mehr zu tun haben. Aber mittlerweile tust du mir schon mehr als leid. Nur hör dieses dumme Ballern auf. Und wenn du da jetzt Dienstaufsichtsbeschwerden machst, die nehmen dich hoch. Wie? Die sind fuchtig. Ja, warum denn? Aber die tun doch ihre Arbeit. Wenn es Leute wie uns zwei Beine nicht gäbe, was würden die machen? Die würden viel zu viel Kaffee trinken und arbeitslos werden. Die haben genug zu tun. Da weiß ich aber nichts von. Wenn man die so sieht bei der Imbissstube. Ich sag nur das, was er mir gesagt hat. Sind Sie von Herrn Bohlmann angeschuldigt worden? Ich sage ja. Sind Sie bereit, eine Anzeige zu machen? Ich sage warum. Ja, wir müssen dieser Sache nachgehen. Sie sind doch verdächtigt worden und beschuldigt worden. Ja, ist doch ganz naheliegend. Ich sage jetzt mal langsam, ich will mit dem Bulli nichts mehr zu tun haben. Ja, aber er behauptet, Sie hätten das Auto geklaut. Oder hat er sich selbst geklaut? So. Also wenn Herr Rainer Koch mir sagt, das Auto ist im Himmel, dann zeigt das doch, dass er irgendwas weiß, was er nicht sagen will. Ich weiß von nichts. Und bei dir ist auch ein ganz großer Fehler eingelaufen. Du kannst ja noch nicht mal nachweisen, dass es dein Auto war. Bitte? Dass es mein Auto war? Ja. Das kann ich nicht. Warum kann ich das nicht nachweisen? Ja, im Jahr erzählten sie, dass irgendwelche Papiere dafür fehlen würden. Nein, die habe ich nicht zur Hand gehabt. Die Polizei kam hier ganz plötzlich herein. In meine Wohnung. Das haben sie übrigens auch gesagt. Das wird aussehen wie im Saustall. Die wollen dieses Gesundheitsamt auf die Jacke stellen. Nein, das Ordnungsamt, das natürlich gar nicht zuständig ist. Das Gesundheitsamt war auch schon mal hier. Ja, das könntest du ruhig. Also das Gesundheitsamt war schon mal hier. Die hatte ich angerufen und die hatten eigentlich keine Bedenken gehabt, ne? Es ist ja nur so, wenn ich mich wieder um so eine Scheiße kümmern muss, dann kann ich ja kaum im gleichen Moment auch staubsaugen. Meine Hemden waschen und aufräumen. Bei euch zu Hause gibt es mehrere Leute, da ist das einfacher, da ist eine Hausfrau. Ich mache alles allein, ich habe sehr viel zu tun. Da kann ich wohl kaum gleichzeitig das Altpapier runtertragen, den Müll runtertragen, hier die ganzen Waren wieder in die neue Garage bringen und so weiter und so weiter. Das verstehen aber die meisten Menschen nicht. Das ist das Problem. Wenn ich es denen erkläre, dann brauche ich lange, bis sie es verstanden haben. Somit zu diesem Thema. Und gut, als sie hier waren, hatte ich natürlich, weil das Ganze ja plötzlich war. Die Papiere nicht bereit, weil mein neues Regal mit den ganzen Aktenordnern hier erst teilweise sortiert ist. Da ist einiges schön drin. Und die Papiere zu diesem Auto, die muss ich noch aus irgendeinem anderen Aktenordner wieder raussuchen. Ich habe natürlich jetzt nicht innerhalb von 10 Minuten die richtigen Papiere zur Hand. Ich habe hier eine ganze Mappe mal gehabt mit allen schönen Autopapieren. Und natürlich kann ich nachweisen, dass es mein Auto ist. Ich habe auch noch alte Quittungen dazu und ich habe auch noch Fotos dazu. Die Fotos, die werden dann schön wieder einmal auf Flugblättern verteilt. Und dann wollen wir mal gucken, ob einige Personen, die das ja gesehen haben, sich auch an das Abholfahrzeug noch ein bisschen genauer erinnern können. Die Farbe ist ja manchmal auch so ein bisschen verräterisch. Oder alte Kontakte von früher. Ich habe ja auch schon mal früher bei einem Herrn Koch angerufen, wegen einer Autoentsorgung. Da habe ich ja auch so einen nebulösen Tipp bekommen, den ich ja auch nicht vergessen habe. Was war das denn für ein nebulöser Tipp? Ah, das war ein Tipp, wo das wohl der Einzige sei, der das mache mit der Autoentsorgung, wenn da irgendwo ein Auto abgestellt ist. Ich hatte ja mal einen Kunden gehabt, der hatte auch auf seinem Parkplatz ein altes Auto stehen. Der wäre ein Dreivierteljahr nicht mehr gekommen, der Mensch. Ja, und dann wollte er fragen, wie kann man das Auto wohl da entfernen. Dann habe ich da einen Koch angerufen, der hat mir so eine Möglichkeit genannt. Da rufe ich gleich mal an, es war nämlich ein alter Schulkamerad von mir. Wer war das denn? Weiß ich gar nicht mehr, ehrlich. Das ist Datenschutz, das darf ich nicht sagen. Alter Schulkamerad, den ich für so nebulöse Sachen. Naja, wenn man den Namen hört, dann weiß man das schon wieder. Aber ich darf ja nicht alles am Telefon sagen. Also. Zudem, ich habe das Fahrzeug natürlich nicht abholen lassen. Dann wäre ich ja dumm, wenn ich jetzt mich selbst belastend auch noch andere Leute dafür verdächtigen würde. Ja, ich will das Wort dumm nicht in den Mund nehmen, ich will sagen saudumm. Denn ich hätte die Polizei gar nicht eingeschaltet. Aber jetzt hast du was losgetreten. Das Fahrzeug ist ja gestohlen. Das Fahrzeug ist... Wer sagt, dass das gestohlen ist? Interessant ist noch was ganz anderes. Der Polizist, der nämlich hier in der Wohnung war, da hat sich ein bisschen versprochen. Vielleicht war er ein bisschen aufgeregt von schlechtem Wetter oder so. Das Fahrzeug ist nicht gestohlen. Ich sollte vielleicht mal meine Miete bezahlen. Ja, das ist doch alles gesagt. Ja, nehmen wir mal an, ich würde die Miete bezahlen mit der nächsten Lieferung. Ja. Wäre dann der PKW wieder da? Wenn der Polizist es doch sagt. Polizist ist ein Beamter. Ja, umso gefährlicher. Die meisten Beamten reagieren ja wohl nicht unbedingt auf das, was Gesetz und Ordnung ist, sondern auf das, was man denen so sagt, wie die sich zu verhalten haben, richtig? Also, wenn ich irgendwie was ein Auto an die Seite gestellt hätte, oder was auch immer, und ein Beamter geht nicht gegen mich vor, dann gibt es zwei Gründe. Wie zwei Gründe? Das erste, er ist ein bisschen taub auf den Ohren, hat es nicht richtig verstanden, oder das zweite, man kooperiert sehr gut mit ihm. Und das tun sie ja wohl anscheinend nicht. Sie machen eine Dienstaufsichtsbeschwerde nach der anderen. Eine, ich habe noch gar keine Dienstaufsichtsbeschwerde. Gegen fünf Polizisten. Aber das ist doch eine Anzeige und keine Dienstaufsichtsbeschwerde. Ja, oder Anzeige sogar. Ich. Ja, das geht an die Abteilung 26, Staatsanwaltschaft. Ja. Meinetwegen geht es auch durch alle Medien. Internet also, ist groß. Das ist alles in Ordnung. Und wie man im Wald reinruft, so schallt es doch zurück. Ich habe mit der Polizei Bielefeld keine Probleme. Hat man da irgendwie so ein bisschen nachgeholfen? So mit nein. Heimlich? Aber wenn ich bei Rainer Koch jetzt anfange, hinten da diese Kartons mit diesen OP-Abdeckplan da auszuräumen bei Nacht und Nebel, und dann kommt der Rainer Koch an, was machen Sie denn hier, warum räumen Sie mein Lager leer? Dann sage ich, das ist mein Vermieter, das ist Zivilrecht, die Polizei kommt, die kommt und die fährt wieder, und dann mache ich weiter. Was wird denn der Rainer Koch denken? Das ist kein Zivilrecht gewesen, das ist ein abgeurteiltes Verfahren, Herr Bohlmann. Das ist abgeurteilt. Verstehen Sie, Sie haben diese Sache im Rahmen eines Vergleiches verloren. Sie haben von mir 300 Euro bekommen. Nein, ich spreche von was anderem. Ich spreche ja von einem Vergleich zwischen dem Windellager und wie wenn ich das umgekehrt machen würde, bei Ihnen. Das Windellager, das ist genau richtig so gelaufen, so hätte ich es auch von Anfang an machen sollen. Ich hätte einen Container und aufpacken und tschüss. Nur der Mann hat es richtig gemacht, der hat es ihm nicht wieder zur Verfügung gestellt, sondern hat es eingepackt und weggeworfen. Eingepackt und weggeworfen? Ohne Gerichtsvollzieher? Ohne Gerichtsvollzieher. Warum ist das richtig? Weil das ist das sogenannte Faustrecht bei uns. Das wird wieder ein Gesetzesteil werden. Bei uns? In Deutschland. Das Faustrecht? Genau. Aber Fäuste haben auch die anderen. Tage später gekommen wäre, hätte man sagen können, der Herr Pohlmann, der hat ja behauptet, er würde das leer räumen. Wir haben ihm das schriftlich bestätigt. Bitte schön. Ich rufe gleich nochmal an, ich habe nur wieder ein Gespräch auf der Leitung. Ja. Na gut. Poli, was ist jetzt noch wieder los? Ja, wir waren eben unterbrochen worden. Ja, ich hatte auf einer anderen Leitung ein Gespräch. Auf einer anderen Leitung? Ein Handy mit zwei Leitungen? Ja, natürlich. Zwei Kanal. Achso, zwei Kanalton mit Abhörsicher. Und Fernbedienung. Das aber aus wie... Ah, also hätte ich fotografieren sollen. Ja. Ja, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Und es gibt Leute, die eben mehr arbeiten, die eben mehr hobeln. Da sind auch mehr Späne. Irgendwann kommt ja auch die Zeit, wo ich meine LKW wieder hier abstellen kann, direkt an einem Hause, da wird er voll gemacht, dann ist das bei mir auch wieder leerer. Aber wenn einem das Lager ausgeräumt wird, weggenommen wird, dann müssen einige Sachen auch hier bei mir zu Hause stehen. Dann sieht das voll aus. Übrigens dieser schöne Buchhalter, den ich da hatte, den Sie mal angerufen hatten, der hat ja auch so einen aufgeräumten Arbeitsplatz, so wie bei mir hier der schlimmste Sammelbehälter für Altpapier aussieht. Hast du den auch schon durch? Den habe ich durch, ja. Oder umgekehrt. Der hat ja doch leider wirklich versucht, mit falschen Abrechnungen, mit falschen Dienstleistungen, mit erfundenem Stundenlohn, mich um ein Erspartes zu erleichtern. Hast du denn überhaupt noch Erspartes? Da hieß es, ja, ich habe das gerade in der Folie, ne? Da hieß es, 5 Stunden allgemeine Buchhaltung, während er bloß 13 Papiere in einen Vorordner gelegt hatte. Organisatorische Gespräche. Und ich muss beide Abendkleider, die er für mich versteigert hatte, wieder zurücknehmen und den Leuten den Preis erstatten, plus Portokosten mal 2. Weil der Herr entgegengesetzten Absprachen die Ware nicht kontrolliert hat. Falsche Größenangabe, Fehler, Löcher und ähnliches. Das ist doch genau der richtige Buchhalter, mit dem man vorwärts kommt, oder? Ich weiß nicht, ob es ein Buchhalter ist oder ob es ein Freund von Ihnen ist. Ich habe ja nur noch Freunde, ist das nicht eine Ehre? Ja, solche Leute, bitte. Ui, ich kenne sehr viel. Ne, du weißt es jetzt von der, vom einzelnen kleinen Straßenpolizisten über den Richter, über Ärzte, alles. Und du willst mich immer wieder denunzieren. Jetzt sogar des Diebstahls. Uli, das geht so nicht. Das ist eine Verdächtigung und die Verdächtigung ist naheliegend. Wenn ich es vorher angekündigt bekomme, dann ist der Wagen wirklich weg, dann ist der Verdacht determiniert. Ich habe die Kündigung ausgesprochen für das Teil und Sie haben gesagt, der Kleidercontainer wird da weggeholt von einem Gemeinnützigen und dann akzeptiere ich das. Und wenn der Kleidercontainer dann weg ist, dann weiß ich, dass er ordnungsgemäß mit Ihrem Auftrag abgeholt wird. Ja, dieser Container wird auch abgeholt, das ist richtig. Genau. Es kann heute schon sein, es kann morgen sein, aber der Kleidercontainer wird ja abgeholt. Da aber bin nicht, ich ja sehr beruhigt. Aber nicht von Fremden, sondern von mir. Das kann ich nicht unterscheiden, wer das ist. Ich kann nur unterscheiden, dass du immer meine Plakate kaputt trittst. Das Delirium setzt jetzt wieder ein, ne? Und wenn du das nochmal machst? Ich habe in meinem ganzen Leben noch niemals jemandem seine Plakate kaputt getreten. War es nicht etwas stürmisch? Nein. Nein, dann bräuchte auch gar keinen Stein unten auf diesem gespreiteten Holz. Der Stein lag da nämlich. Ach so, weil es stürmisch war. Und ich lasse die Finger davon. Mit anderen Worten. Also ich kann... Ob der Kleidercontainer dann noch wenn ich hier sitze, dann kann ich bekommen, woanders Plakate umschmeißen. Diese Diebstahlsbeschuldigung mit der Sackkarre, mit der Schleifhexe und dem Rollwagen und dem Werkzeugkasten, auch noch nicht aus der Welt. War zwar keine explizite, aber eine implizite Anschuldigung. Ja. Fällt man eines zum anderen zusammen, da muss ich mich doch sehr wundern. Ja, und als mein ganzes Lager durchsucht war, waren die Sachen ja auch nicht gefunden. Aber Sie können sich ja nochmal umgucken bei mir im Keller, wenn Sie da reinkommen. Wenn, ne? Das ist ja ein bisschen eng da drin. Ob da wohl irgendwo solche Sachen liegen. Ich habe die Sachen nicht genommen. Ja, und jetzt? Ja, jetzt können Sie den Dieb suchen gehen. Aber ich möchte deswegen nicht belästigt und tyrannisiert werden. Ich hätte das gestohlen, deswegen stiehlt man mir auch jenes. Nee. Ja, wo ist denn die große blaue Leiter? Nein, die grüne war es ja. Wo ist denn mein Werkzeugkasten geblieben? Im Himmel. Im Himmel? Ja, sicher. Oder Sie fragen wieder den Polizisten. Seine Telefonnummer ist? Wissen Sie doch. Die waren doch bei Ihnen. Nein. Ich hätte das alles über Internet geregelt. Ach, übrigens, da sollen Sie auch nicht mehr. Sonst kriegen Sie eine einzelne Verfügung. Von wem? Dann müssen Sie wohl auch so viele E-Mails abgesandt haben, dass Sie den Provider da wohl leicht blockiert haben. Ich denke nicht, dass Fotos drin waren. Boah, Ihren habe ich auch nicht. Ich weiß, du sollst aufhören damit, mit deinem Internet-Scheiße da. Was ist das für ein Wort? Internet-Scheiße. Dass du nicht den neuen elektronischen Briefkasten auch vermüllst mit deinem Unsinn. Unsinn? Höflich ausgedrückt. Wo ist der Wagen? Im Himmel. Im Himmel ist er. Wo ist der Himmel? Mit dem Wagen. Gelben Flecken. Ach so. Nochmal auf das alte Thema. Wenn ich diese Plätze nächste Woche bezahlen könnte, ich weiß ja gar nicht, was nun offen wäre, imaginärerweise. Und ob man das mit meinen Forderungen von diesen 20.000 Euro verrechnen kann, wegen der Entsorgung des Mutterbodens hier. Denn wir wissen ja, wenn wir woanders irgendwo einen Acker verseuchen, mit Möbeln, Unrat, Sofas, Sessel, Kartons, Eisen, Geschenkartikeln, und ich bekomme deswegen eine Kündigung, ui, dann ist das irgendwo auch ein Schuldfrage, ne? Ja, klar. Dann ja, und es gibt ja auch Fotos von dem Sohn und von dem Zerbong. Dann gibt es noch das Bundesvermögensamt. Und die warten sehnlichst drauf, dass sie jetzt langsam die Ackerflächen ölfrei gestalten. Ölfrei? Ich hatte da gar kein Müll drauf. Ich hatte auch gar keinen abgekippt. Öl! Öl! Dioxinhaltiges Löschwasser! Und so weiter! Weiß ich nichts von. Also ich habe da auch nicht heimlich was angezündet. Ich weiß nur ganz genau, ich habe da... Als da was gebrannt hatte, habe ich es ausgemacht und kam ich wieder bei die Asche nass. Das ist wunderbar. Waren Sie da irgendwo so in der Nähe? Schon wieder ich? Ja, wenn zwei Tage später der Rainer Koch von so einem Feuer weiß, ohne dass ich davon erzählt habe, ist das doch auffällig. Ein bisschen wenigstens. Hin und wieder merkt man ja und sieht man ja so Feuerscheine, ne? An der Autobahn gelegen. Aber so. Kann man eigentlich so dusselig sein, 5 Meter neben von der Autobahn einen Brand zu legen? Tut mir leid, da ist eine große Böschung, das kann niemand gesehen haben. Das war leider um die Ecke, ne? Man kann nicht in den Himmel... Autobahnpolizei Detmold. Also Lippe. Ja. Was in Herford. Ja. Gemeldet worden. Bitte? Die haben das vom Bielefelder Berg gesehen. Vom Bielefelder Berg? Ja, von der Autobahn. Rauch, Hellschein und so weiter. Feuerschein meine ich. Ich habe eine andere Geschichte gehört. Die Nachbarin hätte angerufen. Nee. Die Polizei hat das von der Autobahn aus gesehen. Von der Autobahn. Die Polizei. Die Lippe-Polizei. Ja. In Herford. Ja. Ach so, da gibt's ja auch irgendwo in der Nähe so einen gleichnamigen Rainer Koch, Oberkommissar, ne? Aber das ist mehr Richtung Lage, oder? Weiß ich nicht. Vielleicht arbeite ich da ja auch als verdeckter Ermittler. Ist das irgendwie Zufall? Oder ist das gewollt? Oder ist das verfilzt, abgesprochen? Gehen wir mal von allen ein bisschen aus, ne, Boli? Alle sind gegen dich. Nein. Ich nicht. Meine Anwälte nicht. Der liebe Gott nicht. Meine Kunden nicht. Der liebe Gott wartet auf dich. Anständige Menschen, die die Umstände begreifen. Was ist übrigens mit dem Richter da hinten gewesen? Den kennen Sie? Den Schlattmann? Der ist doch für diesen Buchstaben K zuständig. Wenn öfter mal was ist, dann kommt immer wieder der Koch mit dem gleichen Richter. Also da kann ich dich beruhigen. In Detmold habe ich das erste Mal vorm Garni gestanden, du ja auch. Du hast ja da wie so ein verlorener Hund auf der Straße den Eingang gesucht. Nee, so viel Zeit habe ich für solche Sachen nicht. Wo ist der Wagen jetzt? Klare Worte. Klare, harte Worte. Wagen? Miete? Beides? Oder wie? Entschädigung. Welches? Viel Geld. Wofür? Ja, verlorenes Gesundheitsmaterial. Lebensglück. Ach so, Betrag? Hoch. Ich schreibe auf. So, hoch. Wenn ich das bei der Bank angebe, lachen die mich aus. Bei der Bank haben wir sowieso nichts mehr zu lachen. So, ich habe jetzt eingetragen. Hoch. Hoch was denn? Hoch 5? 7 hoch 5 oder was soll das heißen? Ah, dann packen wir auf und drauf. Also wenn hier einer anruft, oder ich bei jemand anrufen solle, und Absprachen über einen Tausch mit Geld und einem verlorenen Auto treffen müsse, und ich bekomme keinen Betrag genannt, dann lege ich auf und gehe meine Arbeit wieder nach. Du hast doch überhaupt keine Arbeit. Ich habe viel Arbeit. Aber die nichts bringt. Holy, du bist bald aus der Wohnung da raus, das weißt du. Dein LKW wird dir unterm Arsch weggenommen. Wieso das denn? Da sorgt die Polizei schon für. Mach keine Männekes. Leben. Ich habe hier gerade das Fenster offen. Ich habe den Laptop, ich meine übrigens ein elektronisches Fenster. Da fehlt noch immer der Betrag. Wenn jemand von mir Geld haben will, aber ist irgendwie nicht in der Lage zu sagen, was er haben will, dann scheint dieser Herr wohl ein bisschen verwirrt zu sein, so im Geiste. Langfristig verwirrt. Es gibt auch Leute, die landen irgendwo, bekommen dann so Impomen oder sowas, ne? Andere Medikamente. Weil sie irgendwelche Dinge nicht wissen, die eigentlich normale, gesunde Menschen wissen müssten. Ganz besonders dann, wenn sie immer danach fragen. Gibt es einen Betrag, den man hier aufschreiben kann? Oh. Den habe ich aufgeschrieben. Also kein Betrag, keine Überweisung, keine Miete. Oh. Dann ist das Auto wieder da. Dann den Polizisten fragen. Und der Henning. Polizist gibt die Antwort. Ah ja. Schreibe ich auf. Der Klein und nein, mit L. Polizist gibt die Antwort. Das ist alles. Ja. Also kein Betrag. Selbst einsetzen. Polizist gibt die Antwort. Gebe ich so weiter, hat der Hauptverdächtige am Telefon so mitgeteilt, als ob der Polizist das Auto irgendwo versteckt hätte. Kennen Sie den zufällig? Polizisten? Nee, genau diesen. Ja, ich kenne so viele Polizisten. Meine Aussage. Ich bin ja selbst ein Polizist. Bitte? Vielleicht bin ich ja selbst ein Polizist. Polizist. Selber einer. Da weiß das jemand? Ja, Sie selber. Ja, vielleicht bin ich selbst ein Polizist, Poli. Dann würde das ja mit diesem gekauften TÜV-Plaketten nicht gut funktioniert haben dürfen. Ein bisschen riskant, als Polizist sich für eine Anhängerkupplung eine Plakette kaufen, gegen 300 Mark. Ach, ist heute alles möglich. Aber nicht vergessen, oder? Was denn? Wie man das macht, mit 300 Mark eine falsche TÜV-Plakette für eine nicht genehmigen... für eine nicht genehmigungsfähige Anhängerkupplung zu kaufen. Ja. Schickt man 300 Mark hin, dann kommt der Bericht zurück, oder wird eingebaut, geht durch den TÜV durch, ne? Ja genau, ist doch ganz einfach. VÜK heißen die, oder nein, VÜK waren das ja nicht. GÜF oder so, ne? TÜV, DÜF. Nein, der Verein, der das macht. Ich hatte doch damals auch einen LKW gekauft. Hatte ein paar Tage später TÜV-Plaketten dran. Ja. Aber hätte man den zu stark geschubst, der wäre wohl ineinander gebrochen. Vor Rost und vor Rostlöchern. Da hast du doch auch ein Verfahren verloren, Mensch. Nein, ich habe das ganze Geld wiederbekommen, obwohl ich den ganzen Kaufpreis noch gar nicht bezahlt hatte, weil der Kerl nicht mehr blicken ließ. Denn sowas ist auch gefährlich. Wenn man einen deutschlandweiten Verein für Sachverständige, Kraftfahrzeugsachverständige, besticht mit Geld für ein falsches Gutachten eines schrottreifen Autos, um dieses wieder zu Geld zu machen, dann könnte das auch mal in die Hose gehen. Und diese Leute haben am Sonntag ganz schnell mein Auto wieder zurückkaufen wollen. 2000 Mark habe ich bekommen, aber nur 1500 gezahlt. Ja, Rest Schweigegeld. Der Wagen da stand dort etwa ein Jahr. Du lügst ja, der stand 3 Jahre da. Wo? Auf dem Parkplatz dort? Weiß ich nichts von, habe ich nicht gezählt. Mein Kalender ist in der Altpapiersammlung. Zeugen erhalten eine Belohnung. Richtig. Wieso gibst du den denn? Je nachdem, wie das so ausgeht. Was sich wieder einklagen lässt. Es gibt ja auch Zeugen. Ja? Leider ja. Schön. Dann weißt du ja, dass ich es nicht war. Nein. Oder haben die Zeugen gesagt, Koch war's? Darum geht es nicht. Es geht darum, welches Fahrzeug das gemacht hat. Und dass Diebe wohl kaum ein altes, defektes Fahrzeug von 1900 XYZ mit dem großen Kran am hellen Tag da wegholen, um sich daran zu bereichern. Vielleicht ist das im Dunkeln passiert. Das hat aber der Zeuge nicht ausgesagt. Der Zeuge hat gesagt, es ist am helllichten Tag passiert. Voller Diebings. Ganz schön dreist. So, ich muss Schluss machen. kein Auto, kein Geld. Auf Wiederhören. Poli. Auf Wiederhören. Kohle. Poli, was ist jetzt noch? Waren Sie das eben? Was? Waren Sie das eben? Hat er eben einer angerufen? Wer hat denn angerufen? Ein Herr, der sich mit Ihrem Namen ausgegeben hat. Was? Also was? Hat sie mit Ihrem Namen ausgegeben. Hat er gemacht, ne? Ja. Hat er auch gesagt, mit dem Koffer voll Geld? Genau. Ja, das wird so sein. Stell es dahin. Auf den Platten. Da sind so Platten. Ja. Ne? Hallo. Danke. Werden Sie gerade mit Sex bewertet? Das weiß ich doch nicht. Und da steht jemand und nimmt den Koffer entgegen. Und dann haben Sie in 10 bis 12 Minuten das Ergebnis. Ach so. Aber er muss mich dann kurz vorher anrufen, unter dieser Nummer. Kann ich mich auch mit Herrn Lizzo mal in Verbindung setzen deswegen? Wer ist das? Lizzo. Herr Lizzo? Lizzo, ob ich mich mit dem mal darüber in Verbindung setzen könnte. Oh ja. Kennst du das? Da sind Sie bei der richtigen Truppe, das würde ich Ihnen auch empfehlen. Kauft ihr Schuhe? Ich habe noch so ein Angebot kürzlich bekommen. Fertig gepresste Ware. Zurzeit ist die Situation sehr schlecht. Ja. Und ich könnte jetzt, aufgrund meiner Kontakte hier und da, habe ich schon mal ein paar Tonnen angeboten bekommen. Und ich meine, solche Leute haben ja manchmal Bekannte, Polen oder Russland, die vielleicht auch mal ein paar Tonnen Schuhe und Bekleidung gepresst haben wollen. Ganz ja. Lützo macht das. Also, aber das Geld sollte heute im Koffer auf den Platten. Was für Platten? Welche Adresse denn? Hat Sie der Kommissar nochmal angerufen? Der Kommissar? Röttger. Röttger? Dr. Röttger? Ja. Dr. Röttger hat er... Er hat auch gesagt, ohne Moos nichts los. Nee. Also ich war heute hier mit meinem Einbau der geschirrspülautomatischen Anlage beschäftigt, bekam daraufhin etwas Kopfschmerzen. Ja. Wahrscheinlich wegen des kalten Windes am gestrigen Tage. Und ja. Ich habe nicht jeden Telefonanruf entgegennehmen können. Es hat manchmal geklingelt, manchmal war auch niemand dran. Manchmal ruft hier ein Herr an, der gibt sich als ein Herr Koch aus. Irgendwas mit Himmel, Auto, Platten, Geldkoffer, versteckt, heimlich, welche Adresse heimlich überhaupt? Gar nicht. Legen Sie den Koffer dorthin. In der Danziger Straße. Gehen Sie rückwärts zu Ihrem Wagen zurück. Rückwärts. Ach. Und in dem Moment kriege ich einen Anruf. Ach so. Machen Sie den Koffer voll. Ja, hören Sie mal. In dem Koffer könnte wer weiß was drin sein. Geld muss da drin sein. Ein Koffer voll Geld. So, Poli. Mach es heute, sonst ist es... Ne? Ich bin die Woche nicht da. Gibt sich als ein Herr Koch aus, irgendwas mit Himmel, Auto, Platten, Geldkoffer, versteckt, heimlich, welcher Adresse? Heimlich gar nicht. Legen Sie den Koffer dorthin. Nee, gehen Sie rückwärts zu Ihrem Wagen zurück. Rückwärts. Aber in dem Moment kriege ich einen Anruf. Ach so. Machen Sie den Koffer voll. Ja, hören Sie mal, in einem Koffer könnte wer weiß was drin sein. Geld muss da drin sein. Ein Koffer voll Geld. So, Poli. Mach ich heute, sondern jetzt ist es, ne? Ich bin die Woche nicht da. Was ist jetzt wieder los? Ja, ich habe jetzt die Kassette hier. Ja. Diese Geldkassette, aber es ist eine rote, kleine. Nein, es muss ein silberner Koffer sein. Ach, das ist ja... Ich habe normalerweise Werkzeuge reinkommen. Ich hatte hier zu Hause noch einen roten liegen, so einen kleinen, so eine Abschließkassette. Nein, Silber. Derjenige ist auf diesen silbernen Koffer fixiert. Wenn der da steht, gibt er mir Bescheid. Musst du jetzt schon genau zuhören. Nicht jetzt wieder was anderes machen, ne? Und dann meldest dich nochmal. Es gibt da noch einen Fehler im System. Thank you.

Ach ja, ich wollte ja mal beim Gesundheitsamt Hövelhof. Ja, genau das. Ich kam wieder da drauf. Rottmeier. Rottmeier war das, ne? Rottmann. Ja. Uli, diese wunderbare Wohnung, da warst du lange genug. Wie kommen Sie dazu, diese Wohnung mit deinem LKW verlassen. Nessel 24 auf der A2, Nord-Süd, egal, such dir was aus, mach den Tank voll, wo du stehen bleibst, fang ein neues Leben an. Hab ich dir schon mal versucht zu erklären, aber du kapierst es nicht. Du bist über bei mir, du bist über bei deinen, sag ich jetzt mal, Wohngemeinschaften. Gemeinschaften? Mhm. Was ist denn jetzt mit den 3000 Euro? Das war das letzte Angebot, 3000 Euro für meine Sachen. Hast du nicht bezahlt, für die Sachen aus dem Ökotech-Park. Wenn ich die Steuerunterlagen wieder bekäme, das wäre schon 3000 wert. Poli, fang nicht mit vergangenen Sachen an. Du hattest Gelegenheiten, du hast nicht reagiert, du hast eher richtig geschlafen. Hast du nicht geschnarcht? Nee, Sie haben etwas nicht in Ihrem doofen Verstand, nicht berücksichtigt. Wenn Sie für so ein Auto irgendwas nehmen wollen würden, das wäre eine andere Sache. Aber für Sachen aus dem Ökotech-Park mit Unterlagen, da gelten andere Voraussetzungen. Das sollte ja ein Überraschungsergebnis sein. Und damit haben Sie das Risiko auf sich genommen, dass dieses Ergebnis für mich leider noch zu geheimnisvoll ist, um dafür überhaupt zu bezahlen. Poli, du hattest Geld. Ich heiße nicht Poli, Lockenmensch. Poli, du hattest Geld. Ich heiße nicht Poli, Lockenmensch. Und du hattest Glück, dass du das Geld hättest mir geben können. Dieses Geld hatte ich nicht gehabt. 10.000 Euro habe ich in meinem Leben noch nicht ausgegeben. Aber wenn die Steuerunterlagen wieder da wären, das wäre ein Geldbetrag wert. Das Poli, ist was ganz anderes. Das Thema ist durch. Da brauchen wir uns gar nicht mehr drüber unterhalten. Ja. Du hast die Gelegenheit. Wofür denn dann die 3.000 D-Mark dieses letzte Mal hießen? Da hast du doch nicht abgewartet. Nee, nein, ich spreche von etwas anderem. Wir hatten erst 10.000, dann hatten wir 7.500 und dann hatten wir 3.000. Nee, von 3.000 habe ich nie geredet. Wegen 3.000 fangt so eine Scheiße hier nicht an. Ich habe 300 gesagt und da hat der Koch gesagt, mach mal 3.000. 3.000 habe ich nicht. Am Telefon. Poli. Herr Koch, Sie müssen Ihre Telefonate besser aufzeichnen, damit Sie hinterher genauer wissen, was Sie wirklich einmal gesagt haben. Ja. Das ist auch jetzt vorbei. Mein erklärtes Ziel ist, dass du aus der Nesselstraße notfalls mit den Füßen nach vorn rausgetragen wirst. Was wäre denn danach? Haben Sie daran schon mal gedacht? Danach erwartet dich ein wohles Reich des Sozialhilfeniveaus. Und Hartz II, Hartz III und Hartz IV wird dich ereilen. Ihre Versicherung zahlt doch für das Abhandenkommen Ihres Fahrzeuges. Für ein abgemeldetes Fahrzeug ohne Versicherung zahlt keine Versicherung. Es ist abgesperrt gewesen, der Zaun war abgesperrt und für die Allgemeinheit nicht zugänglich. Also dürften Sie doch Ihre Versicherung mal beten. Dazu müsste das Fahrzeug auch versichert gewesen sein, auch nach Abmeldung. Und es ist nicht üblich, dass man ein abgemeldetes, abgestelltes Fahrzeug, das noch nicht repariert ist, in der Zeit versichert. So haben Sie nicht versichert. Denn die Versicherungssumme wäre in dieser Zeit wahrscheinlich entsprechend etwa mit der Risikobeteiligung vielleicht des Wertes des Wagens in gleicher Höhe. Kann ich mir vorstellen, bei 3 Jahren. Hat 3 Jahre da gestanden, ne? Er hat ja auch vorher woanders gestanden. Ich wollte ja nur einen Tipp geben, ne? Vielleicht kann man da bitte Versicherung, Kulanz oder was auch immer machen. Wie viel müsste ich denn bezahlen, dass der Wagen plötzlich da wieder hinkommt? Ich hatte Ihnen gesagt, bei 10.000 Euro würden sich Gedanken lösen. Ergebnisse in 7 Minuten auf 200.000. Was hat der Litzer damit zu tun? Warum legen Sie das Geld denn da nicht hin? Ich habe andere Kosten zu tragen. Ich habe Geld wie Heu, das wissen Sie. Wie kann man auf so einen Gedanken kommen? Sehe ich danach aus, als ob ich Geld wie Heu hätte? Nee, der sollte nur mit einem Koffer hingestellt werden. Ja, mit 10.000 Euro. Damit es nie nass wird. Sie haben mir gesagt, Sie hätten da am Frühstück nett gesessen und hätten so viel Geld. So, und dann wollte ich das Geld haben, was Sie mir schulden, auch unter Umständen. Und da sollten Sie mir das in den Koffer reintun. Verschiedene Gerichtsurteile, die gegen Sie ansässig gemacht worden sind. Sie hatten ja in der letzten Woche Verhandlungen, sagte mir der Richter. Und wie sieht es denn jetzt aus? Ziehen Sie jetzt aus? Sie wissen ja mit der Wohnung, im Zusammenhang. Melden Sie sich bitte. Pohlmann. Moin, Herr Pohlmann. Ah. Herr Pohlmann, was ist eingestellt worden oder was haben Sie überhaupt da mit bezwecken wollen? Herr Rainer Koch, das Verfahren Kfz-Diebstahl ist eingestellt. Ja. Aber ich das doch gar nicht. Aber doch nur für die kurze Zeit, bis der neue Brief ankommt. Ja, und ich habe Sie jetzt angezeigt. Was heißt angezeigt? Ja, wegen der 10.000 Euro, wegen der 7.500 Euro, die Sie haben wollten. Machen Sie mal einen vernünftigen Preis für meine privaten Unterlagen. Die sind ja für Sie nichts wert. Die können Sie doch gar nicht weiterverkaufen. Herr Pohlmann, das haben wir jetzt Ihnen mehrfach versucht. Die Angelegenheit ist durch. Ja, Sie wissen genau, ich habe keinen Tausender. Ich habe nicht 1.000 Euro. Es geht mir um meine privaten Sachen, die für Sie keinen Wert haben. Das andere hat für Sie sicherlich einen Wert. Aber doch nicht die privaten Akten, die privaten Unterlagen. Da hätten Sie besser reagieren müssen. Da haben Sie ganz schlecht reagiert. Ich kann es nur wiederholen. Ich weiß gar nicht, welches Pferd Sie da geritten hat. Ist so ganz einfach. Wenn das Geld nicht da ist, kann ich es nicht geben. Das dann muss man kann man Kredite aufnehmen. Bitte? Da kann man Kredite aufnehmen. Ja, wo denn? Ich hab auch Schulden gemacht. Für nix und wieder nix. Aha. Und wo kann ich bei welcher Bank, wenn ohnehin jedes Konto gesperrt ist, einen Kredit aufnehmen? Das weiß ich nicht. Da gibt's immer Mittel und Möglichkeiten. Schön. Welche sind das? Zusätzlich arbeiten, man kann zusätzlich über Internet handeln. Ach guck, da muss ich auch noch einiges nachbezahlen. So, und jetzt zeigen Sie mich an, die einzige Kuh, die da noch Milch bringen könnte, die zeigen Sie jetzt noch an. Kuh, die also, Milch bringen könnte? Unmöglich finde ich das. Und dann so hoffnungslose Fälle, Kfz-Diebstahl. Mein Leben nicht Ihren Wagen geklaut. Das wissen Sie auch. Ja, vielleicht war da ein Tipp gewesen. Wie Tipp gewesen? Ich hab den Wagen aber nicht geklaut. Ja, dann wissen Sie doch nicht, dass er im Himmel sei. Also, Herr Pohlmann. Ja. Sie hatten zu dem Zeitpunkt genug Gelegenheit, bestehende Leute, die Geld noch von Ihnen kriegen, in dieser Art und Weise abzuspeisen. Also, Herr Pohlmann. Ja. Sie hatten zu dem Zeitpunkt genug Gelegenheit, bestehende Leute, die Geld noch von Ihnen kriegen, in dieser Art und Weise abzuspeisen. Heimliche Outlackierungen, heimliches Ein- und Ausladen von nebulösen Warengeschäften. Hier und da und dort immer die gleichen Aussagen. Immer die was gleichen für, Sachen ein- und ausladen? Dein Auto oder was? Geheime Sachen, die niemand sehen darf, die darauf hindeuten, dass Leute, deren Eigentum abhanden gekommen ist, gar nicht wissen, dass deren Eigentum plötzlich in irgendwelchen Garagen verschwinden. Ja. Um sich von dort aus sicher über bekannte Wege ins Ausland oder auf Übersee zu verschiffen. Ja, richtig. Heimlich? Internationales Transfergeschäft. Ja. Ist offiziell angemeldet. Ja. Und was hast du jetzt wieder zu scheißen? Ja, arbeiten Sie jetzt nebenberuflich so in der Heimarbeitart für die Polizei? Ich war ja selbst mal Polizist. Und wenn Sie mich nochmal anzeigen wollen, dass ich irgendwelche Sachen gestohlen hätte, Hehlerei und ich weiß nicht, was Sie da noch alles... Ja, Sie dürfen doch nicht Geld dafür abnehmen, dass ich meine Sachen wiederkriege. Ich habe Ihnen angeboten, eine Ermittlung anzustellen im Rahmen meiner Tätigkeit, die Sachen wieder zurückzuführen. So. Sie hatten kein Interesse. Und ich weise Ihnen nach, dass Sie aus begründeten Situationen kein Interesse hatten. Ach. Sie wollten sich über Ihre Finanzsache bzw. Versicherungssache bereichern. Das war mindestens so bei Ihrem PKW, Marke Matra. Wie können Sie denn behaupten, dass ich so einen Wagen hätte? Ja, weil Sie für diesen Wagen Geld haben wollten. Nee, ich wollte Ihnen alles zurückführen. Natürlich kostet das Geld. Ja, das hätte es nicht kosten dürfen. Nee, das ist Quatsch. Was habe ich mit Ihrem Wagen zu tun? Kerstin Johanna zum Beispiel. Was ist mit Kerstin Johanna? Der hat da was mit zu tun. Ja, natürlich. Ist ein alter Freund von mir. Das weiß ich. Ja. Das weiß ich. Und das Honorar war nicht hoch genug. Deswegen wurde nicht nachgedacht. Das Honorar war nicht hoch genug. Ja. Das Honorar ist nie gekommen. Genau, das ist es ja. Und deswegen war es auch nicht hoch genug. Nein. Weil kein Geld gekommen ist, wurde der Freund nicht angerufen. aber die Kontakte waren schon da. Ja, sicher habe ich zu Kerstin Gainer sehr guten Kontakt. So, jetzt war eine Frage gewesen, Herr Rainer Koch. Diesen Polizisten soll ich fragen, hieß es in einem der Gespräche. Diesen Röttgen, wo das Auto sei. Ja. Diesen Röttgen, was soll der mir denn sagen? Wo das Auto ist. Ach, das ist interessant. Aber es ist folgendes, den könnte ich ja morgen schon anrufen. Ja, ich habe doch gar nichts bezahlt. Dann sagt er mir das wohl nicht. Nee, dann sagt er nichts. Das wollte ich gerade nur klarstellen. Also, dann sagt er nichts. Warum? Mach denen keine Schwierigkeiten. Dann geht nachher meine Quelle, versichert dann noch. Bitte? Dann versichert meine Quelle noch. Sie haben da also einen Kontaktmenschen. Kontaktmenschen? Ja, ich habe ja am Kesselbrink habe ich ja auch einen. Ich habe sie ja überall. Aber machen Sie mir da keine Probleme, ne? Warum muss man sich irgendwo melden? Ja, um greifbar zu sein. Ich bin doch greifbar. Selbst Sie... Erschwert. Bitte? Erschwert. Nö. Ich habe eine Handynummer, also jeder Bürgermeister oder was auch immer kann mich erreichen, ne? Und die Kontakte zur Polizei sind ja nun auch nachweislich. Und wie soll ich mich ausdrücken? Man kennt sich, ne? Ich weiß nicht, wie der heißt. Ja, und der Röttgen, der ist auch aus dem Vor jetzt, oder wie geht das? Oder haben das Sie weiß den auch ich nicht. Sie haben ja die CD gehört. Wenn die Polizei das so macht, ja, hieß es da auf der Aufnahme. Ist dann der Wagen wieder da? Ne? Wenn die Polizei das so macht, ja, hieß die Antwort dabei. Hm. Und jetzt weiß ich ja nicht, was der Mann wusste, was nicht. Nur sollte man schon eine Anzeige aufnehmen, auch wenn jetzt nicht gerade stehenden Fußes die Papiere vorliegen. Man kann das ja mal aufnehmen. Aber die hatten mit Ihnen ja auch telefoniert, sonst hätten die keine Einzelheiten gewusst. Ja klar, wir telefonieren ja regelmäßig. Ja, wie sieht das denn jetzt aus? Wann kriege ich die 10 Mille? 10 Mille? Ja. Und dafür kriege ich mein Auto wieder. Wo soll ich jetzt 10.000 Mark herkriegen? Mir ist das egal, kannst du auch 10.000 Euro geben. Das wäre aber entsprechend ein bisschen mehr, ne? Ja, was willst du geben jetzt? Deine letzte Chance jetzt für dich. Nein. Ich gebe kein Geld. Ich will mein Auto ohne Geld haben. Ist mein Wagen noch heile? Ja. Ich meine den Renault Spaß. Ja. Der ist noch heile? Ja. Also, ich bezahle keine 10.000 Euro und möchte trotzdem meinen Wagen wieder haben. Ich kann dir das nur raten. Zahl das Geld. Es wird dir dann zugestellt. Soll dieses Ergebnis heißen, der Wagen würde dann an einer gewissen hinterher heimlich mit ausgeschnittenen Buchstaben und Zahlen geschriebenen Brief anweisend an irgendeinem Waldwege stehen? Das war ja die Überraschung. Die hast du ja nicht abgewartet. Oder? Es ist mir nicht gesagt worden, dass dieses die Überraschung gewesen wäre. Ich hab gesagt, du musst es abwarten. Nach 7 Minuten kommt das Ergebnis. Habe ich das gesagt oder nicht? Ja, aber nicht. Bist du von mir schon mal einmal enttäuscht worden? Ja. Ich habe immer gehalten, was ich gesagt habe. Ich liefere an. Ich gebe dir einen Lieferschein. Überhaupt kein Thema. Denn es Spaß, holen Sie da auch weg. Ne? Der da auf dem Grundstück. Ja. Sonst hängt der am Kran und wird angeliefert. Ich kann mir nur vorstellen, wenn Sie damals die 10.000 Euro bezahlt hätten, hätte ich ein bisschen überlegen können. Ja, ob der Wagen noch heile ist. Ja, zum Beispiel. Oder ob der Luft vielleicht fehlt, dann hätte ich Ihnen die Überbrückungshilfe geleistet. All diese Sachen. Ah. Wir hätten den anliefern können, aber Sie hatten die Zahlung unterlassen. Hm. Ohne Beleg keine Buchung. Das ist korrekt. Ja. Ja, ja, dann können wir das Thema Renault Espace ja abhaken. Kein Geld, kein Auto. Keine Buchung. Ja, kein Geld, keine Buchung, kein Auto. Ohne Moos, nix los. Ist doch eine alte kaufmännische Grundwahrheit. Der Kommissar nochmal angerufen. Der Kommissar? Röttger. Röttger? Dr. Röttger? Ja. Dr. Röttger hat er hat auch gesagt, ohne Moos nichts los. Denn es Spaß, holen Sie da auch weg. Ne? Der da auf dem Grundstück. Ja. Sonst hängt der am Kran und wird angeliefert. Das habe ich anders gesagt. Wir sprechen Russisch. Ja. Man versteht uns. Mein Bestreben ist ganz klar. Weißt du, in meinem kurzen Leben habe ich immer eine gerade Spur gemacht. Das heißt, ich kann jedem noch in die Augen gucken. Ich kann dir auch noch in die Augen gucken und dir wortwörtlich sagen, dass du ein Subjekt dieser Gesellschaft bist, was man eliminieren sollte. Ziegenberg, der ist tot. Der ist auch verschwunden. Aha. Kopfschuss. Ach so. Und wenn Sie jetzt noch die Zentimeterangabe wissen, aus welcher Entfernung Durchmesser Austritt des Projekts. An der Stirn, Eintritt hinterm Ohr. Rechts. Ach so. Waren Sie dabei, als der Schuss losging? Haben Sie den Knall rechts mitgehört? Hinten, nach links vorne. Aha. Am Computer hat er gesessen. Jäger ist er. Jäger? Ja. Passiert mir sowas auch noch? Als Jäger musste er ins Gras beißen. Ach so, er hat irgendwas herausfinden wollen.

Ja, aber der Brief ist ja nicht an Sie geschickt. An die Polizei. Und die melden sich bestimmt bei Ihnen, das haben die ja auch getan, als ich den Diebstahl meldete. Da habe ich ja auch die Polizei angerufen, das funktioniert ja einwandfrei bei denen, weil nämlich sogleich die beiden Leute auftauchten. Die haben gleich die richtigen ausgewählt. Hat seinen Sinn. Das funktioniert ja wie am Schnürchen. Ist sicherlich nicht der erste Fall. Und 7.000 Euro gebe ich nicht. 7.500. Nö, wofür? Dafür, dass ich leben bleibe. Die Briefe sind abgeschickt. Wir machen jetzt keine Spiele mehr. Ja. Geht das klar oder nicht? Ich habe kein Geld. Ja, dann würde ich sagen, 7.000? Wer kein Geld hat, kann auch keine Forderungen stellen. Und wer Forderungen stellt, der sollte Geld haben. Also es ist immer das gleiche Spiel. Die Briefe sind abgeschickt, junger Mann. Wenn man tot geht, merkt man es nicht, heißt es doch. Da würde ich nachher nichts mehr für bezahlen wollen. Herr Pohlmann, es wird immer enger für Sie. Ja, handeln Sie. Ich mag die Enge. Warum haben Sie eben aufgelegt? Es sieht nicht gut aus. Nun, Ihre Leute, die Sie da angezeigt haben und alles Mögliche unternommen haben, werden leicht ungeduldig. Ich kann Sie kaum noch im Zaum halten. Für wen ist das Geld? Für wen sind diese 7.000 noch was? Für wichtige Leute. Ach so, und wenn Sie das nicht rüberleisten, haben Sie ein Problem. Nee. Problem haben Sie. Sind Sie dran, weil Sie den Leuten was eingebrockt haben und das Geschäft war nicht einwandfrei. Nein. Seit wann ist das eigentlich so massiv, dass die Leute gegen Sie sind? Ja, seit wann denn wohl? Denken Sie mal an den Acker. An den Acker. Ich würde mal sagen... Seit dem Lebensjahr? Seit dem 17.07.2003. Da habe ich nämlich gemerkt, was ein Markus Andreas mit dem Eigentum eines Mieters so anfängt. 17.07.2003 fiel Markus sein kleiner Riegel. Und dann war es bekannt, von wegen saubere Weste. Nee, es gibt keine 7.500, ne? 7.000, für wen ist das denn? 7.580 Euro und 13 Cent schreibe ich mal auf. Das ist eine Zahl, die ein bisschen markant ist. Nicht immer diese Schnapszahlen wie meine Telefonnummern. Das ist was für Leute, die richtig Ahnung haben. Die haben auch gute Zahlen. Ich schreibe eine krumme Zahl auf. Das sind ja auch krumme Touren. Wer ist das überhaupt? Ist das der mit dieser Halbklasse da? Vielleicht. Der ist so jung. Die Russenmafia hat ja auch bei Apple Hans was ausprobiert, ne? Apple Hans bekannt? Wir sind überall. Apple Hans bekannt? Detmoller Straße? Ja. Gibt's nicht mehr. Er hat wohl anders wohl einen Laden aufmachen wollen. Dann waren da irgendwelche russischen Leutchen an der Kasse am Rechnen und hab mich gewundert, was machen die denn da? Normalerweise sitzt die Kassiererin an der Kasse und nicht dieser bösartige Russe. Wann sind Russen bösartig? Ich habe ihn gefragt, machen Sie auch das Geschäft? Das müssen Sie nicht wissen, war die Antwort. Das war eine böse Antwort. Sagt man so nicht. Sie haben doch wohl nichts gegen Russen. Ich habe viel für Sie gemacht. Oder soll das? Ja. Und ich hätte Sie jetzt ein bisschen vernünftiger eingeschätzt. Ich kenne diesen Idiolekt. Entweder Sie zahlen dies und das oder wir sehen uns nicht wieder. Das ist so ein Spruch aus der Russenmafia. Beliebter Spruch. Hat sich rumgesprochen, der Spruch. Wie das bei manchen Sprüchen so ist. Wie war das? Nur das ist kein Spruch. Sie brauchen uns nicht verstehen, man versteht uns. So ungefähr. Wir haben es immer noch nicht verstanden. Wir sprechen Russisch. Man versteht uns.

Sie haben doch Luft rausgelassen. Also, wir sind unzufrieden. Ja? Ja. Warum? Ja, weil nur Luft ist zu wenig. Ja, wieso gehen Sie nicht gerichtlich gegen mich vor? Ja, weil das Geld kostet. Wie haben die das gemacht in der Nacht? Wie? Ja, womit? Muss ich fragen, muss ich abfragen. Aha, aha. Ich habe mal Wochenende. Ich kann mich ja nicht wegen jedem Scheiß jetzt mit den Leuten unterhalten. Da muss ich den Karlbart fragen. Der steckt da ja auch mit drin. Den haben sie ja auch gegen sich aufgewiegelt. Den Karlbart? Ja. Michael Karlbart. Ach, guck. Ja, wusste ich gar nicht, dass der gegen mich ist. Dann den Dr. Markus. Die Polizei hat Ihnen doch gesagt, zahlen Sie Mieten und dann ist dann und das was. Und so weiter. Ja, dann hat die Polizei Ihnen doch alles erzählt, was Sie wissen wollten. Ja. Ja, und so weiter. Aber Sie haben nicht reagiert, ne? Ja, wenn ich frage, wenn ich diese imaginären Monatsmieten bezahle, ist der Wagen dann wieder da? Und ich höre als Antwort, wenn die Polizei das so macht, ja. Hört es sich eher fast schon so an, als ob der Verdacht mehr bei der Polizei läge, als bei dem Vermieter. Wenn die Polizei das so macht, das heißt, die haben da wohl so ein bisschen mit Mitwisserschaft. Also Sie glauben, dass die Polizei den Wagen... Nein, ich habe das erfahren. Ich habe das erfahren. Irgendjemand hat ihn da weggeholt, wahrscheinlich Kerstin Johanna. Mit dem Riemen. Oder der Udo. Und dann ist er erstmal irgendwo gelagert gewesen, bis der Herr Pohlmann sich meldet. Und bitte, wenn er bezahlt, dann soll er sein Eigentum auch wieder kriegen. Ja. Aber Sie hatten sich nicht gemeldet? Ich habe doch keine 10.000 Euro. Von wegen Kredite nehmen. Ich bin doch ein solventer Geschäftsmann, der nicht dumm ist. Dumm bin ich doch nur. Ne? Aber jetzt sind sie kurz vor der Sozialhilfe, ne? Wenn die Polizei das so macht, ja. Ja. Wenn die Polizei das so macht, ja, dann ist der Wagen wieder da. Ja, aber was habe ich denn mit der Polizei und deren Geschäfte zu tun? Denken Sie mal an die 7 Minuten. Das ist ein bisschen wenig zum Nachdenken. Es hätten vielleicht 7 Monate sein sollen. Für 7 Monate hätte man sagen können, das kostet 10.000 Euro. Aber nicht für 7 Minuten. Das Ergebnis hätte nach 7 Minuten da sein sollen. Aber das Ergebnis haben Sie doch da nie abgewartet. Ja, dann stand es wahrscheinlich... Wir wissen bis heute noch nicht, was das Ergebnis war. Doch, Sie haben es jedenfalls angedeutet. Also das habe ich Ihnen versucht zu erklären. Das, das ging nach Much. Much. Und da gibt es einen Systemadministrator, der mir nur die wichtigen, weil so viel Werbung und so ein Scheiß daherkommt, weil meine Zeit ist einfach zu begrenzt, um mich immer wieder in solchen Schrottsachen reinzulesen. Ne? Und das wissen die. Die bezahlen mich und da kostet jede Stunde so und so viel Euro. Und wenn ich da mit anderen Sachen belastet werde, dann müssen die das mitbezahlen. Also habe ich einen automatischen Katalysator mit dem Systemadministrator, der automatisch die Sachen löscht und mir zukommen lässt. Ihre wichtigen Sachen. Ach so, was muss ich denn in die Kopfzeile schreiben? Wickelprodukte gefragt? Tja, da gibt es Codewörter, aber die kann ich Ihnen jetzt auch in der Form nicht nennen. Aber die weiß doch der Kunde nicht, der bei Ihnen... Doch, doch, doch. Das ist Quatsch. Der Kunde kann nicht über ein Codewort, dann würden Sie nämlich etwa 99% der Kunden verlieren, denn das Codewort steht nicht auf der Fuhrmannseite. Schauen Sie, es werden ja auch Betäubungsmittel bestellt und da müssen die Krankenhäuser Codewörter nehmen, ganz klar. Mhm. Aber das ist ja nur eine Werbeseite im Internet, ne? Wir stehen ja gar nicht im Internet. Ich glaube mit einer ganz geringen Seite, kleinen Seite. Ich habe ein E-Mail verschickt an R. Koch@Fuhrmann. Ja? Ist es angekommen? Nee, wieder nicht. Wieder nicht? Aha. Wie kann man diesen Systemadministrator umgehen? Ganz schlecht. Das ist... Codewörter? Codewörter... Weil Leute Betäubungsmittel bestellen. Wenn Betäubungsmittel bestellt werden, woher wissen Sie das alles? Und diese Betäubungsmittel liefert dann ein Herr Rainer Koch? Sie dürfen überhaupt keine Betäubungsmittel im Auto transportieren. die unterliegen einer Temperaturfixierung, das heißt die sogenannte Kühlkette. Ja, Sie haben noch Anhänger dafür. Darf nicht unterbrochen werden. Ja, Sie haben noch Anhänger. Sie haben bei Temperaturen über 5 Grad ist ein Betäubungsmittel nicht mehr einsetzbar. Aha. Wie ist es eigentlich mit diesem Codewort? Gibt es ein Codewort für den Systemadministrator? Ja. Wie heißt dieses Codewort? Das ist immer anders, alle 10 Tage. Herr Pohlmann, wie soll ich mich ausdrücken? Sie waren eigentlich, oder Sie sind geistig auf einem Niveau, sage ich mal, wo man mit Ihren Fähigkeiten was anderes machen kann. Sie greifen jetzt in eine Schublade rein, wo Sie sich die Finger klemmen werden. Verstehen Sie? Sie wollen Korruption aufdecken, Sie wollen Betrug aufdecken, Sie wollen Erpressung aufdecken, Sie wollen alles Mögliche aufdecken. Es gab ja auch mal einen Herrn Kruse, der ist auch aufgedeckt worden. Ja, das können Sie alles so machen, aber diese Nummer, was Sie da alles vormachen und machen und tun, vielleicht schaffen Sie es mit Prozesskostenhilfe oder was, aber Sie haben doch innerhalb kürzester Zeit eine ganz große Menschenmenge, hätte ich fast gesagt, mit Rang und Namen, sei es Beamte, sei es, ich weiß nicht was, Kaufleute, sei es Selbstständige, gegen sich aufgelehnt. Ja, aber ist das denn schlimm? Die habe ich doch jetzt schon gegen mich. Entweder sind die gegen mich, weil sie nicht kooperieren, oder sie sind gegen mich, weil ich die Wahrheit sage. Ja, glauben Sie denn wohl, dass jede Wahrheit jeder hören will? Ich rate Ihnen persönlich, das habe ich Ihnen damals schon gesagt, tanken Sie Ihren LKW voll und fahren Sie auf die A2, entweder Richtung Norden oder Richtung Süden. Und wenn der Tank leer ist, steigen Sie aus und fangen ein neues Leben an. Das meine ich auch für Ihre Gesundheit. Ah, für meine herzbetreffende Gesundheit. Der Herzmuskel ist damit wohl angesprochen, ne? Richtig? Wird wohl so sein, ne? Ah. Dann weiß ich das ja alles gar nicht. Oder darf das nicht wissen. Herr Pohlmann, ich würde Sie gerne hinter Gittern sehen und viele oder sehr viele andere Mitmenschen auch. Ah, ja, guck. Denn wir sind es eigentlich leid. Ehrbare Bürger, Beamte, alle möglichen sind schuld, nur Sie sind Sie sind der Beste, ne? Nein, ich bin der Ehrlichste. Sie sind der Ehrlichste? Oh Jesus. Ich halte mich an Gesetz und Ordnung, ich lasse mich nicht erpressen. Ich lasse auch nicht zu, dass mein Eigentum verhehlert wird, dass Leute in den Unterlagen wühlen. Eigentum verhehlert, Unterlagen. Sie schmeißen schon wieder 2 Tatbestände durcheinander. Ach, wie schön. Wer hat denn in meinen Sachen gewühlt und mir gesagt, ich sei im Internat gewesen? Im Kinderheim? Ihr ganzes Wesen ist etwas gestört. Das war nicht die Antwort, die ich hören wollte. Wer hat denn in meinen Unterlagen gewühlt und wusste, dass ich aus dem Kinderheim bin? Hä? Das haben wir eben. Bitte? Was? Nochmal, also das haben wir an Ihrem Wesen, an Ihrem gesamten Erscheinungsbild, an Ihrem Verhaltungstypus, an dem ganzen Klischee, wie Sie arbeiten, was Sie tun, Sie sind, ja, ich Achso, daher wissen Sie, dass ich im Internat war. Bereich des Verstörten. Achso, deswegen meinen Sie, sei ich im Internat gewesen und im Kinderheim. Ja, Sie haben eine schwere Strecke hinter sich. Sie dürfen nicht in andere Leute Unterlagen wühlen. Hab ich die Unterlagen? Nein, aber Sie haben die sortiert, haben Sie selbst zugegeben. Ach, Quatsch. Das ist glasklar, ich nehme das mit am Donnerstag. War eine Fangfrage und Sie haben das bestätigt. Schauen Sie, in solchen Sachen, das machen wir ja schon über Jahre. Und beim Finanzamt. Beim Finanzamt? Die haben doch schon welche. Ja? Ja. Und was sagten sie? Das weiß ich nicht, das müssten Sie mir eigentlich sagen. Denn Sie wissen ja, dass was ich aus Erpressungsgeldern verdiene, muss ich auch versteuern, ne? Ach so. Vielleicht hat man Sie dabei mal gelegentlich so erinnert. gelegentlich dabei erinnert. Da weiß ich jetzt nicht, was Sie genau meinen. Ja, dieses Mal. Hat man Sie denn daraufhin angesprochen auf Erpressungsgelder? Natürlich. Oh. Ob ich Gelder kassiere, die ich nicht angegeben habe. Ah, ja. Da habe ich gesagt, ich habe da eine Forderung, die ist noch nicht eingegangen. Der Mann hat noch nicht mal Geld für den Koffer. Ah. Ach so. Ja, der hat sich hier gemeldet, hat eine umfangreiche Sache uns eingeschickt. Wir wussten da nicht viel mit anzufangen. Ich sage, Moment, dann würde ich sagen, dann soll er sich nochmal bei Ihnen melden, dann soll er bestätigen, dass er das Geld nie gezahlt hat. Mhm. Punkt. Aber Sie haben das per Telefon gemacht. Ja, aber da hat man doch gar nicht drauf reagiert. Sie haben doch alle möglichen Leute angezeigt. Auch meine Freunde der Polizei. Ich habe mich nicht anwaltlich geäußert. Nein, die Anwalt hat sich anwaltlich geäußert. Nein. Auch nicht. Ich bin doch selbst Anwalt. Das ist schön für Sie. Das ist immer gut in solchen Fällen, wenn man sich selbst bis zur Landesebene verteidigen kann. Bis Bundesebene. Bis Bundesverfassungsgericht. Und vielleicht können die Sie irgendwie dirigieren. Oder dirigieren Sie diese Personen? Aus Funk und Fernsehen. Oder was? Nein. Sie haben nur da Ihren Freundschaftskreis mit den weißen Roben und mit den Stadträten. Ja und? Ist es jetzt Verbot, mit Stadträten und mit Politikern befreundet? Ja, Koch. Das Telefonat ist wichtig. Jawohl. Und wird aufgenommen. Ja, Oli, was können wir für dich tun? Die drei CDs sind schon wieder bei der Polizei. Ach du meine Güte, sind sie nicht wieder zurückgekommen? Aus der Akte 41 JS 1079 aus 03. Ja? Sollte ich feststellen, dass dann die anderen beiden CDs auch gefälscht sind, auch ausgetauscht. Ich warne in diesem Telefonat dafür. Da gibt es ein Weltbeben. Ja, weiß ich nicht. CDs kann ich gar nicht fälschen. Ich meinte ja nicht Sie, aber Sie haben ja vielleicht Ihre Finger mit da drin. Ja, wir sind überall, das habe ich Ihnen ja schon mal versucht zu erklären. Genau. Ne? Ich habe hier die alten Rohlinge noch, ich kann die immer vergleichen. Ja. Und es sollten nicht gefälschte CDs in eine Akte gelangen, nur damit man später behauptet, ich hätte ja von Anfang an zwei doppelt eingereicht. Genau. Wenn ich das merken sollte, dass dann drei gefälscht sind, nicht nur eine oder überhaupt etwas. Sag mal, Poli, du hast jetzt wie viel Dienstaufsichtsbeschwerden gemacht? Glaubst du denn wohl noch, dass im Bereich Paderborn dir überhaupt noch einer glaubt? Du hast eine eidesstattliche Versicherung abgegeben, du stehst kurz davor, in Schack zu gehen und du machst eine Welle, also da wird es einen ja schon als anständiger Bundesbürger, und da zähle ich mich noch zu, wird es einen ja schon komisch. Das stört mich doch gar nicht. Das ist schön gesagt, das ist Rhetorik. Und das ist nicht Rhetorik, das ist Wahrheit. Ich brauche doch vor so einem Menschen wie dich nicht einen Bückling zu machen. Du machst Scheiße, gebündelt, komprimiert, dass es einem wirklich nur noch komisch wird. Du hast nicht weniger als 17 Dienstaufsichtsbeschwerden abgelassen und keine einzige hat irgendwo einen Erfolg. Ich bin nächste Woche, bin ich Bielefeld-Mitte, und dann klären wir erstmal dein Nebenbeigewerbe und Sozialhilfeempfänger und dies ganze Gedöns. Da sind Sie mit dabei bei der Klärung? Dann bist du aber dran am dransten. Sozialbetrug, das ist ein ganz modernes Thema. Dann wird dir an der natürlichen Körperöffnung im hinteren Bereich ein Haken reingeschoben und dann wirst du nach oben hingehieft. Das musst du jetzt nicht wörtlich nehmen, sondern so, wie man es hat und meint. Im übertragenen Sinne. Ja, der Arsch wird dir aufgerissen. Im rechten Winkel zur Sonne. Im rechten Winkel zur Sonne, genau. Habe ich nicht vergessen. Habe ich schon mal gehört. So. Und deine ganzen Tonverzerrereien und all, was du mir da abends da antust und bei mir wer weiß wo anrufst, ne? Da kommst du nicht weit mit. Wo rufe ich denn noch an? Ja, überall und nirgends. Übrigens, deine ganze Toneinrichtung, ne, für einen Sozialhilfeempfänger, wahrscheinlich gibt's sowas beim NDR noch nicht mal. Das hast du aber. Das ist schön. Und du bist der einzige Sozialhilfeempfänger, der mit einem 7,5 Tonner Kasten durch die Gegend fährt. wo andere noch nicht mal sich ein Fahrrad mehr leisten dürfen. Nein, ja, damit fahre ich doch gar nicht. Ja? Das ist auch geklärt. Und getüft ist der Wagen auch nicht und verschwunden ist er auch, aber ist noch angemeldet. Beruhig dich, das wissen wir alles. Ohne Brief kann ich den nicht abmelden. Du kannst den auch ohne Brief abmelden. Abmelden brauchst du überhaupt nichts. Da kommt der junge Mann raus, kratzt an der Plakette und dann kriegst du einen Klaps auf den Popo und dann kannst du nach Hause fahren. Frech gesagt. Ja. Frech gesagt. Aber ich probiere das mal. Ohne Klaps mit der Abmeldung. Ne? Und die Wohnung da, wo du drin bist, da guck dich noch schön um. Die hast du sowieso nicht mehr lange. Da liegst du unter der Brücke. Das war frech gesagt. Ja. Und wer ist der Nachmieter? Jeder Nachmieter ist besser als so einer wie du. Jeder? Jeder. Ach so. Der Mengenstab zum Beispiel. Mengenstab. Mengenstab ist schon längst wieder in England. Ja. Ja. Oder der Rainer Koch wäre ein besserer. Ich brauche die Wohnung nicht. Nicht mehr? Nee. Haben Sie Ihre Kautionszahlung wieder zurückbekommen? Weiß ich nicht. Mein Bestreben ist ganz klar. Weißt du, in meinem kurzen Leben habe ich immer eine gerade Spur gemacht. Das heißt, ich kann jedem noch in die Augen gucken. Ich kann dir auch noch in die Augen gucken und dir wortwörtlich sagen, dass du ein Subjekt dieser Gesellschaft bist, was man eliminieren sollte. So, was? Da werde ich noch nicht mal rot bei. Und da sage ich, das habe ich bis jetzt vielleicht bei zwei Leuten in meinem Umfeld schon mal gesagt. Wer waren die zwei? Ja, einer davon bist du. So, Bulli, ich habe keine Zeit mehr für so ein Gedönse und so ein Gequatsche. Und mach deine Anzeigen, ja. Und der nächste Schlag sitzt, da sage ich dir. 17 Dienstaufsichtsbeschwerden, alle Polizisten, alle möglichen Leute würden angeblich nur noch für mich arbeiten. Ich wäre irgendwo, was hast du mir da alles untergejubelt? Russenmafia, italienische Mafia. Italienische kenne ich gar nicht. Was? Nee, von italienischer Mafia war nie die Rede. Ja, oder italienische nicht, aber Russenmafia. Dann müssen Sie sowas eben vielleicht verneinen, anstatt bejahen. Bildung einer kriminellen Vereinigung und dieses ganze Gedöns da. Hä? Ja, wenn Sie das schon zu lange machen mit den dunklen Geschäften? Dunkle Geschäfte. Der Einzige, wer hier dunkle Geschäfte gemacht hat, wenn du noch genug Dieselkraftstoff gehabt hättest, das wärst du. Können Sie. Jetzt fährst du mit deinem Mountainbike durch Bielefeld durch und... Also doch nicht LKW. Eben hieß es nur LKW. Du fährst mit deinem Mountainbike zu dem Parkplatz, wo dein LKW stehen hast. Und das kriegen wir auch raus, wo der steht. Und machst deinen Umzugsservice. Den hast du erst vor kurzem abgemeldet. Dein Umzugsservice. Da muss ich Sie enttäuschen. Das ist länger her. Ich hatte das Papier Kanone. Wieder in der Hand gehabt. Das ist Monate her, wo ich alle Gewerbe abgemeldet habe. Nein, du hast das Gewerbe nicht abgemeldet mit im Einklang mit deinem Sozialbezug. Und das wird dir das Genick kosten. Nein. Ja. Nein. Du hast Sozialgeld gekriegt und du durftest überhaupt nicht. Du hast doch Besitz gehabt. Besitz gehabt? Und mir schuldest du Geld und du schuldest allen möglichen. Frohne schuldest du Geld allen. Du hast eine Spur der Verschuldung hinter dir hergezogen. Weißt du, wie du bist erst Baujahr 67, sagst du, ne? Du heiße ich nicht, aber ich bin genau 67 geboren, das ist so. Richtig. Da hast du auch also wirklich in deinem kurzen Leben hast du wirklich nichts Fruchtbares veranstaltet. Gar nichts? Das muss ich mal ganz, ganz vorsichtig sagen. Gar nichts. Gar nichts? Nee. Gar nichts? Auch keine 100.000 Tonnen, ne? Ach, 100.000 Tonnen, deine Wert... Was Kilo. Hast du gesagt? 100.000 Kleider, Kilo im Jahr. Kleider, 100.000 Kilo im Jahr. Klottensammler. 100.000 Kilo im Jahr und wo bist du gelandet? Bei 0,0 und die Bude wird unterm Arsch weggezogen. Foli, du weißt gar nicht, was du noch alles zu erwarten hast. Ich will dir da nicht drohen, das sind ganz normale gesetzliche Mittel, die da angewandt werden. Alles auswendig gelernt. Eins muss ich Ihnen wirklich mal sagen. Gegen Staatsanwälte sollte man ganz vorsichtig arbeiten. Ja? Und Polizei und Polizisten und alles Mögliche da noch beschuldigen. Und ja. Ein Irrsinn, was Sie da veranstaltet haben. Hätten Sie sich auf mich bezogen, die ganzen Anzeigen, das wäre schon schlimm genug gewesen. Auf eine Person des öffentlichen Interesses? Ja. Als Medizinalrat. Sie sind Medizinalrat? Sind Sie Medizinalrat? Der eine Seuchengefahr bestätigt aus einem Lager, wo er nie gewesen ist oder doch gewesen ist. Was für eine Gefahr? Seuchengefahr. Ökotech Park, Kaxerstraße 12. Wollte doch einen Medizinalrat bestätigen. Ist doch alles erfolgt, ne? Nö. Gefahr in Verzug. Nö. Und wo ist der Medizinalrat gewesen, um das bezeugen zu können? Muss wohl da gewesen sein, ne? Aha. Und die Handschrift des Auftrages stammt zufälligerweise vom Medizinaldirektor selbst. Sie haben doch einen Graphologen eingeschaltet. Sie haben doch festgestellt, dass ich die Wiegebelege gefälscht habe. Sie haben doch alles schon in den Wege. Warum zeigen Sie mich nicht jetzt mal langsam wieder an? Hab ich doch. Das ist alles in Detmold. Alles in Detmold. Holy moly. Herr Pohlmann ist das. Also die Warnung ist ausgesprochen. Bitte keine Sachen mehr fälschen. Sonst mache ich ernst. Welche Sachen soll ich denn fälschen? Nicht Sie, aber... Ich bin froh, dass ich einen Computer angeschmissen kriege. Ich kriege keinen CD irgendwie verfälscht oder irgendeinen Kack da gemacht. Nein, aber vielleicht haben Sie eine Information weitergegeben. Das meine ich ja, ne? Ich brauche keine Information weitergeben. Sie sind selbstredend. Nö, ich habe das an eine andere Person nicht weitergegeben, die es verraten könnte. Wie heißt die Person? Ich sagte doch, ich habe es an eine andere Person nicht weitergegeben, die es verraten könnte. Deswegen diese Warnung. Wenn ich das ein zweites Mal merke, dass was gefälscht wird. Hoffentlich nicht zu Ihren Gunsten, Herr Koch. Hoffentlich nicht zu Ihren Gunsten. Ja, warum soll das denn zu meinen Ungunsten auslaufen? Ich habe im Vergleich zu Ihnen eine Menge Freunde. Ja, wenn man... In Uniform, ohne Uniform, mit weißer Robe, mit roter Robe nicht. Aber ich brauche mich nicht zu verstecken. Ah, wie schön. Mit was für Roben? Ja, es gibt rote Roben, die gibt es beim Bundessozialgericht oder da kenne ich noch keinen. Ach, so gut. Aber bei Detmold? Ja, die haben schwarze Roben. Mhm. Und weiße Roben? Scientology? Das sind Rechtsanwälte. Ach so. Oh, Junge. Frau Minne. Lindner Hansch. Ne? Die kennen Sie auch, ne? Oh, ich kenne viele. Haben wenig rausgemacht. Aber Ihr Bekanntheitsgrad ist negativ positiv, wie man so schön sagt. Ja. Poly International. Der Mann, der aus der Kälte kam. Oder aus dem Kühlhaus. Ja, im Kühlhaus war ich schon mal. Ja, vielleicht liegen sie da demnächst wieder drin. Nein. Ja, ich wende mich doch vielleicht demnächst mal an Rottmann. Vielleicht kann man da vernünftiger sprechen. Wäre auch mal ein richtiger Gesprächspartner für Sie. Rottmann? Ja. Ich kenne nur Röttgens. Rottmann, Gesundheitsamt. Den kenne ich nicht. Liebe Zeit. Trichinenbeschauer. Und von wegen Französisch sprechen. Das möchte ich auch nicht mehr hören. Was denn? Wo habe ich das denn gemacht? Das können Sie am nie Telefon, gehört haben. Am Telefon. Oui, Monsieur. Ja. Wo haben Sie das denn gehört? Sollen Sie aus, doch gar nicht aus, hören. Aus Ihrer Wohnung haben Sie ein französisches Gespräch geführt. Oh, Bulli. Ja. Das ist schlimm genug. Dann haben Sie Bonjour gesagt und sich mit dem Herrn unterhalten. Ja. Was schließen Sie daraus? Gar nichts. Ich habe das nicht ausgewertet. Brauche ich ja nicht. Nö. Es ging wohl nicht um Geld. In dem Sinne wie bei mir damals. Ja, bei Ihnen ist doch kein Geld zu holen. Sie sind doch pleite. Ich rechne eigentlich damit, dass ich Geld bekomme. Gar nichts zu holen. Sie sind total pleite. Und selbst wenn ich Ihnen jetzt 10.000 Euro gebe, die dürften Sie gar nicht annehmen. Die dürfte ich dem Finanzamt gleich weiterleiten. Ist nicht so ganz sicher. Doch. Die Schulden. Ist nicht so ganz sicher. Denn das Finanzamt klagt ja nicht. Hat aber doch einen Titel. Finanzamt klagt aber nicht. Finanzamt hat einen Titel gegen dich. Ich gegen Sie. Das lässt sich ändern. Denn so einfach geht das auch nicht, wie die Sie das gedacht haben. Sie müssen gegen das Finanzamt Paderborn oder wo sind Sie da? Bielefeld. Bielefeld müssen Sie doch gegen klagen. Ja, werde ich machen. Nur wenn man nichts auf der Naht hat, wird's schwierig. Nicht unbedingt. Lässt sich alles regeln. Ja? Ja, ich habe mich erkundigt. Auch dafür gibt's Möglichkeiten nach dem neuen Anwaltsgesetz. Kostendeckung vom Sozialamt oder was? Nein, das sage ich gar nicht. Das sage ich gar nicht. Boli. Sie wollen also keine Schulden abbezahlen? Nee, bitte. Willst du nicht? Sie wollen also keine Schulden bei mir abbezahlen? Ich habe keine Schulden bei dir. Bei Ihnen heißt das. Nein. Werde ich nochmal einen neuen Brief schicken. Ich kenne ja Ihre Adresse. Mit ja? Zeit. Ja, sicher. Ist ja angekommen in Rudolf 41. Die neue Adresse kenne ich. Damit muss ich erstmal Schluss machen, das Gespräch wird mir sonst so teuer. Wo ist die neue denn? Da die neue Adresse. Werden Sie sehen, wenn Sie den Brief in der Hand halten. Auf Wiederhören. Wiederhören, Poli. So, gibt es noch irgendwas Wichtiges? So langsam hast du gerafft, was los ist. So langsam. Sie sind ein Lions Club Vortragsvorsteher. Ich bin Obermedizinalrat. Das sind Sie auch nicht. Für welche Behörde sind Sie denn tätig? Medizinaloberräte sind für irgendeine Behörde tätig. Für die höchsten Behörden dieser Republik. Das wissen Sie auch alles. Das heißt Geheimgesellschaft. Lions Club ist nicht geheim. Und auch die Tatsache, dass Sie hier wochenlang am Telefon frei und offen über diese Geldübergabe gesprochen haben. Sowas macht man normalerweise von einer Telefonzelle aus mit verstellter Stimme. Einmal. Oder man reißt Papierschnipsel aus der Zeitung aus, Buchstaben und Worte, klebt das auf ein Papier und steckt das nachts mit verbundenem Gesicht dann in den Briefkasten hinein. Mit verbundenen Augen? Mit verbundenem Gesicht, nein, mit einer Damenstrumpfhose drüber. Das Foto kennen Sie wahrscheinlich. Aber Sie haben das per Telefon gemacht. Ja, aber da hat man doch gar nicht drauf reagiert. Sie haben doch alle möglichen Leute angezeigt. Auch meine Freunde der Polizei. Ihre Freunde? Sind Sie eigentlich gegenseitig, wechselseitig befreundet oder betrachten Sie die nur als Freunde? Der Freund und Helfer. Ja, den Spruch kenne ich. Polizei, dein Freund und Helfer. Ja, das ist kein Spruch. Aber wer ist eigentlich Freund von wem? Wir alle sind Bevölkerung, befreundet, aber vielleicht meinen Sie, jeder Freund der Polizei wäre wieder nicht ganz dicht, oder wie, oder was? Das ist ja was ich noch gar nicht angesprochen habe. Darauf wollte ich gar nicht hinaus. Nur kann es ja sein, dass Sie die Polizei zum Teil als sich selbst gegenüber als freundschaftlich betrachten, aber Sie wohl kaum Freund der Polizei sein können. Denn die Polizei verfolgt doch Leute wie Sie. Nee, wie kommt Sie da drauf? Ja, gut. So gesehen ist es auch ein Problem, wenn sie es nicht tut. Sie sollte es eigentlich. Sie ist vorbeugend verpflichtet, tätig zu werden. Und wenn Leute Autos abtransportieren und dann Geldforderungen haben, damit ich meine Unterlagen aus dem Ökotech-Park, also in dieser hehlerischen Weise, wiederbekäme, dann ist das eine böse Sache. Auch wenn sie mein Eigentum mir anbieten und es vorher gestohlen haben oder als Mittäter in Frage kommen, weil sie wissen, wer es gestohlen hat und den Erfolg abgewandt haben, der zum Tatbestand einer Straftat gehört, so schön heißt es ja ungefähr, dann ist das eine schwer kriminelle Sache. Ja, und hat die Polizei darauf reflektiert? Ich weiß, ich habe keine Akteneinsicht. Ich wollte da morgen hinfahren zu Herrn Botmann und mal nachfragen. Eigenartig, ne? Nein, man kann ein Puzzlespiel daraus machen und jedes Teil passt in das Vorangegangene, ne? Also die gehen wohl auf der gleichen Schiene weiter, wie sie angefangen haben. Deswegen musste ich ja auch den Strafantrag schreiben. Bildung einer... weil das mal aufhören muss. Bildung einer terroristischen Vereinigung. Nein, man nennt das nicht terroristisch, man nennt das kriminell. Der Gesetzestext ist ja eindeutig. Also Sie meinen, ich hätte eine kriminelle Vereinigung gebildet? Sie sind daran mitbeteiligt, als Rädelsführer. Als Rädelsführer. Und innerhalb dieser Gruppe befinden sich welche Personen noch? Was stellen Sie sich da vor? Lizzo, Michel, den Roten, den ich noch nicht ausgefadet habe, diesen fast 2 Meter großen mit der Halbglatze. Mhm. Und Kranzmann. Ja. Also Udo. Hm. Heißt ja auch Udo wie ich. Und dann sind da noch 2 Slowenen. Ja, und dann würde ich vielleicht sogar auch den Engländer, den Abgegangenen. Megan Stahl. Wie war das? Dieser, Megan-Stab? Megan-Stab? Hm? Megan-Stab mit M. Megan-Stab. Ja, den meine ich zum. Vielleicht, weiß ich nicht, aber. Auch noch. Wenn in Ihrer Wohnung ein Afrikaner gewohnt hat, ausgerechnet, wo nur zwei Wohnungen sind, jemand, der später wegen Rauschgiften, wie Sie es gesagt haben, ins Gefängnis gegangen ist, und Sie gehören zu der Gruppe derer, die sich trauen, einem anderen Unternehmer Zehntausende in Koffers da abzunehmen, dann sind das Dinge, die muss man unangenehmerweise auch ein bisschen zusammenzählen, ne? Aha. Jo. Stellst Geld dahin, mach einen Koffer voll Geld, der wird abgeholt, geh rückwärts zum LKW und siehe da, in ihrer eigenen Wohnung ist ein Afrikaner, der wegen Rauschgift hinter Gitter geht. Da muss man sich denken, da gibt es irgendwo auch Verbindungen. Und dann gibt es Verbindungen mit Kranzmann, ein Auto ist tatsächlich weg, es sind ja Dinge, die haben sie nicht nur angedeutet, die sind auch eingetroffen. Ja, ja. Wie zum Beispiel, es hieß ja früher, und den Espace, den holen sie auch da weg, sonst hängt er am Kran und wird angeliefert. Das war wörtlich abgesprochen von Ihnen. Ja. Nicht genehmigt, aber es war wörtlich, sonst hängt er am Kran und wird angeliefert. Aber darüber haben Sie keine Tonaufnahme. Doch. Doch, wollen Sie die hören? Ja. Der Espace holen sie da auch weg. Ja. Ja, Koch? Hallo? Hallo? Buddy? Nein. Sei gegrüßt, du alter Hundo. Warum hast du denn um 2:30 gestern Nacht noch angerufen? Das war ich nicht. Sicher? Nö. Knack, das war doch deine, wie so eine Stotter, Ente. Stotter, ich weiß nicht, wovon Sie reden. Hat die Polizei angerufen? Gestern Nacht. Hat die Polizei angerufen? Polizei hat auch angerufen, ja. Ja, der Röttgen, der Sie? Ja. Das ist schön, habt euch vertragen. Ja, sicher, wir kriegen doch keinen Streit. Das ist in Ordnung. Warum? Was wie ist denn? Ja, wie sieht das Resultat aus? Das Resultat? Das kriegen Sie doch mitgeteilt noch. Ach, das ist schön. Ist doch eine Anzeige gestartet worden. Wegen Falschanschuldigung, Verleumdung, Vortäuschung einer Straftat. Das ganze Tablett. Das ist schön. Ja. Das ist schön. Ja. Wann bekomme ich die? Was? Wann bekomme ich die endlich? In den nächsten 4 Wochen. So lange dauert das? Ja, sicher. Ich will die morgen haben. Die müssen ja die ganzen Eingaben von dir noch prüfen. Du hast ja da wie viele Briefe hingeschickt? Eine ganze Menge. Ja. Oh, und in dem Moment, das muss ja so alles abgearbeitet werden, aber die kommen schon zu dir hin. Die kommen hier sogar hin, persönlich? Ja, sicher. Diesmal ist es soweit. Ganz hervorragend. Ja. Ja. Und sonst? Ja, sonst bereiten Sie sich mal vor. Vergessen? Sie können ja eine eidesstattliche Versicherung abgeben, dass ich gelogen habe. Wie, was heißt gelogen? Ja, wenn ich behaupte, dass Sie das so getan haben, diese Beschuldigung, dann sei das ja angeblich eine Lüge. Ja, dann lassen wir Sie laufen. Hä? Der passt überhaupt nichts. Ja, dann habe ich ja gelogen. Ja und? Habe ich gelogen? Man muss doch nicht jede Lüge gleich anzeigen. Wir haben noch Mitleid. Habe ich gelogen? Ja, aber fett und breit, ne, würde ich sagen. Ach so, und dann können Sie ja die Gegendarstellung gleich in einer Eile fertigen. Nee, machen wir gar nichts von. Gar nichts. Auch nicht. Dann warten wir alle Anzeigen ab. Sind ja von mir auch Anzeigen geschaltet worden. Ach so. Ne? Schon wieder? Ja, ich hatte ja angeblich eine Ladung, ne? Eine Vernehmung. Und da Sie das ja wieder eine verkehrte Anschrift geschickt haben, ist das mir ja nicht zugestellt worden. Ach. Und dazu muss ich ja noch Stellung nehmen. Ach so, in welcher Sache? Autodiebstahl? Autodiebstahl war das. Ach, das ist schön. Ne? Na, sind Sie jetzt endlich vernommen worden? Noch nicht, weil das verkehrt zugestellt worden ist. Ach so, Sie wohnen ja gar nicht da, wo Sie bisher gewohnt haben. Nee, zu der Zeit habe ich am Hellwig gewohnt. Ach so, Sie Und jetzt wohne ich kurze Zeit in der Rudolfi-Straße. Wie kurz ist denn diese Zeit, in der Sie in der kurzen Zeit an der Rudolfi-Straße wohnen? Zwischen 3 und 5 Wochen. Ach so, und dann wohnen Sie wieder woanders? Dann wohne ich wieder woanders. Und dann wieder woanders? Ich wohne immer an der gleichen Stelle, nur eine zustellfähige Anschrift. Ich wohne immer an der gleichen Stelle. Ich habe in Bad Driburg gewohnt, ich habe an der Rudolfi-Straße gewohnt, ich werde wieder umziehen, ich wohne immer an der gleichen Stelle. Genau. Ach so. Ja. Ist doch ganz einfach. Ja, ja sicher. Wenn man so zwischen den Zeilen liest, ist das wieder sicherlich ganz einfach. Ja. Ganz einfach. Dicht daneben ist auch vorbei, ne? Ja, ich weiß nicht, was Sie vorhaben, aber mit dem Frohne zum Beispiel haben wir uns ganz klar geeinigt. Die Sache ist soweit erledigt. Aha. Sie können ihn ja anzeigen. Aber nein, ich verhöre ihn ja noch per E-Mail. Er antwortet bloß nicht. Verhören per E-Mail? Ja. Nee, da kommt nie eine Antwort. Nein? Nee. Aber was nur denn? Ja, hat er Geld dafür bekommen, ne? Wie Geld? Ich habe neue Beweise, Herr Koch, aber das teile ich Ihnen jetzt diesmal leider nicht mit, damit Sie die nicht weitererzählen. Welche Beweise wollen Sie denn überhaupt haben? Ach. Haben Sie die Quittung gekriegt von ihm? Das ist ein anderer Fall. Ein anderer Fall, Ökotech Park. Der Ökotech Park hat sich selbst verabschiedet. Prima. Mir liegt ja ein Papier vor, das werde ich 100-mal kopieren und an verschiedene Adressen zur Sicherheit niederlegen. Ja. Da ist alles drin. Die haben natürlich wahrscheinlich aus diesem Grund mir die Akte nicht so gerne zeigen wollen. Welche Akte? Die staatsanwaltliche Akte und auch sicher aus Sicherheit schneller eingestellt, nicht wahr? Natürlich. Weil dieser Beleg da drin ist, dieser Faden. Vielleicht. Das ist doch, Bulli, das ist doch ganz logisch. Meinst du, seriöse Kaufleute würden auf so ein komisches Gequatsche eingehen, was du uns da bringst, oder was? Du willst es vielleicht auch noch schriftlich alles haben, dass es so war. Die Leute, die das übrigens da rausgeräumt haben, die in dem Opel da, sind Freunde von Ihnen. Ja. Der Mann und die Frau. Was war denn damit? Polnisch oder Russisch? Oder Russisch? Die alte Frau. Slowenin. Slowenen waren das. Ja. Aha. Ja, der Mann war ja sehr. Die Frau war sehr unfreundlich. Ja. Der Mann war eigentlich ein bisschen sachlicher. Der hat's erst gar nicht begriffen. Nein, die begreifen alle nicht viel. Aber der Mann war so ein bisschen. Na gut, die sind natürlich rechtzeitig abgefahren, bevor die Polizei kam, aus sicherem Grunde. Ja, was haben die denn gemacht? Warum sind sie. Mein Lager ausgeräumt. Wo denn? Welches Lager? Ökotech Park. Ja, dann ist doch alles in Ordnung. Die haben sogar zugegeben, dass sie das am Vortag auch gemacht haben. Ja, dann wissen sie das doch. Die haben ein Bielefelder Kennzeichen. Sag ich mal nur. Also ich kann mir vorstellen, dass auch verschiedene Fahrzeuge Wechselkennzeichen haben. Das ist also auch eine gängige Praxis. Ja. Ja. Ja, ja. Und einen Stefan Burkhardt, kennen Sie den auch eigentlich? Ja, natürlich, sehr gut. Den kennen Sie auch sehr gut bei Windel. Der wohnt da ja, ne? Ja, ist Hausmeister. Ach, du grüne 14. Eine Frage. Darf ich mich mal mit dem so ein bisschen unterhalten? Ja, sicher. Warum denn nicht? Ja. Ich habe die Handynummer jetzt irgendwo auf dem Papier. Ja. Aber das Papier liegt jetzt nicht mehr hier. Ich habe das ja damals abgeschrieben von der Akte. Dummerweise fehlt jetzt die Nummer in der Akte, ne? Ganz komisch. Ja, fahr doch da mal hin, persönlich. Ich würde doch nicht so viel Handykosten auch machen. Ich würde ganz gezielt... Haben Sie die Handynummer gerade da liegen? Ich habe sie hier nicht liegen. Habe ich auch in der Akte drin. Ach so. Co-Akte nennt sich das ja. Ach so. Co-Akte nennt sich das. Auch ist das auch eine mehr von den Leuten oder von Ihren Leuten? Wir machen Personalsharing häufig. Ah, wissen Sie, was das ist? Nein, das weiß ich noch nicht. Was Personalsharing? Was ist das denn? Das ist, dann teilt man sich dann den Mitarbeiter. Ah ja, 630 Mark hieß das früher. Und wenn das nicht ganz ausreicht für diese Zeit, dann muss man noch einen zweiten Arbeitgeber suchen. Nein, das ist, jetzt verwechseln Sie das. Die 630 Mark Sache ist kopfbezogen. Das weiß ich ja. Aber da muss ja auch eine gewisse Menge Arbeit anfallen, auch für dieses 630. Ja? Oder was da, ich meine ja nur, damit er überhaupt so viel Beschäftigung bekommt. Manche Leute, die ja geringfügig beschäftigt werden wollen, die wollen ja nicht hier ein paar Stunden, das lohnt sich dahinter gar nicht. Wird ja auch wohl wieder abgezogen, fast, ne? So 50%, das ist ja das Miese. Deswegen haben die Leute ja keine Lust dazu. Die eigenen Abzüge sind zu hoch. Also wir sind mit den Mitarbeitern, die wir auf dieser Basis haben, sehr zufrieden. Die arbeiten auch alle gerne und länger und freiwillig und nachts und Überstunden, überhaupt kein Thema. Wenn sie Leute brauchen und bezahlen können, dann sage ich immer, wie viel. Wir haben immer einen Pool zwischen 15 und 22 kaufen. Ich habe ja noch mehr Sachen für die Slowenen. Wollen die vielleicht noch was kaufen? Ja, warum nicht? Warum nicht? Ich habe jetzt hier wieder aus meinen besseren Sammlungen noch, weil ich hier einige Container habe, Bekleidung zu verkaufen. Das ist eine gute Qualität. Ja, ja, natürlich. Warum denn nicht? Dürfen die mich anrufen? Die Nummer ist ja bekannt. Ja, 200.000, die kenne ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oder das. Ja, ja, ja. Will sehen, ob die mit Ihnen arbeiten wollen. Wir müssen die im Rahmen der arbeitgeberischen Fürsorgepflicht aufklären, was sie für ein Scout sind. Und dann können die mit Ihnen Geschäfte machen. Ah, ja. Ja, die Ware ist ja da. Es geht ja nicht darum, dass ich bezahle, ne? Die sollen ja dann die Ware kaufen für einen Gewichtspreis, für einen schönen. Und sonst könnt ihr auch 10 Tonnen im Monat bekommen, ne? Ja, warum denn nicht? Über einen Bekannten, der jetzt das Gebiet übernimmt. Steht denn der Anhänger noch von dem Bekannten da in der Ich hab ihn da nicht mehr gesehen. Ja, dann ist doch gut, weil der störte uns, ne? Ah, ja. Wir haben immer ein bisschen Ordnung in unserem Schweinestall, ne? Aha. Mhm. Ja. Sag mal, bist du denn so hoch verschuldet, kannst du doch noch nicht mal deine Rechtskosten bezahlen? Rechtskosten? Ja. Gegebenenfalls könnte ich, aber ich weiß ja, wie der eine Anwalt arbeitet, ich weiß ja, wie der zweite also gearbeitet hat, der Sie dritte an... Sie könnten Ihre Schulden bezahlen und haben einen Offenbarungseid geleistet? Noch nicht. Haben Sie ja gemacht. Sie haben die Finger da hochgehalten. Ich habe den Termin gehabt. Ja, und da sind Sie nicht da gewesen? Doch, aber der Herr hat das nochmal verschoben, weil er weiß, welchen Schwierigkeiten ich bin. Boli, was ich jetzt gerade gehört habe, dafür gehst du normalerweise ab. Das wäre zum Beispiel? Wenn du den Leuten, deinen Gläubigern vortäuscht, dass du kein Geld hast und du hast Geld, bist du in Deutschland weg vom Fenster. Ja. Ja gut, dann würde ich das denen so darstellen. Ich habe ja auch einen gewissen Betrag, den ich behalten darf, ne? Also ich werde mir da jetzt eine Notiz machen müssen, dass heute entsprechend diese Information rübergekommen ist. Ja, können Sie ja machen. Ich kann Ihnen sagen, wie viel Geld ich jetzt hier... Achso, Portemonnaie habe ich nicht aber ich kann sagen, es sind ungefähr 80 Euro. Ja, ja. Es kommen ja bald wieder Euros, aber bis 910 darf ich ja pro Monat, ne? Ist das nicht bekannt so? Nee, normalerweise darfst du gar nichts mehr haben. Nur ach so, Karl-Pfändung. Karl-Pfändung ist plötzlich legal. Ja. Lesen Sie mal die Gesetze nochmal richtig durch über Karl-Pfändung. Da wollte einer, dass ich mein ganzes Bargeld jeden Tag in seinen Briefkasten schmeiße. Ja. Auf dem gleichen Brief stand auch noch eine empfindliche Bedrohung, weil ich mich sonst strafbar machen würde. Siehste, haben also schon mehrere Leute mal was angefragt, wollten Geld. Das war ein früherer Vermieter übrigens, so. vor der Zeit Oerlinghausen. Der eine will es auf Waschbetonplatten haben, der eine will es direkt in den Briefkasten haben. Ja, ist das nicht schön? Irgendwo ähnelt sich das doch alles, ne? Ja, natürlich. Natürlich. Ja. Also. Die Slowenen, kann ich die anrufen oder sind das wieder Geheimleute? Die sind offiziell jetzt gemeldet seit ein paar Tagen. Ja, das ist richtig, aber ich bin ja nur auch bekannt. Also ich, Udo Pohlmann, geboren am 26.09.1967, wohnhaft in der Nesselstraße 24, 33699 Bielefeld, Postfach 180226 in 33605 Bielefeld, hab ja auch nichts zu verbergen. Und die Leute, haben die was zu verbergen? Nee. Nein, wo sind die denn? In Deutschland schon wieder. Ja, also doch was zu verbergen. Ich dachte, da könnte man irgendwie vielleicht rüberkommen, kommen, aber nein, wenn das wieder ein Geheimnis ist. Nein, da hab ich doch nichts von gesagt. Muss ich wieder, wie heißen die genau? Wie? Slowenen. Slowenen. Ja, sicher. Und Vor- und Nachname? Geburtsdatum? Sloven. Gregor, Igor. Ah, ne? So. Wie die alle heißen. Die heißen alle gleich. Aha. Gregor, Igor. Und die kennen auch den Udo Kranzmann wohl sehr gut, ne? Alle. Keilbart, alle. Aber der Keilbart darf den Koch nicht kennen. Das ist böse. Warum denn nicht? Ja, warum? Weil es da wahrscheinlich Gefahren gibt. Ja, das müssen Sie mir mal erklären. Welche Gefahren denn? Ja, oh weh, wenn der Koch zu meinen Bekannten zählt und ich plaudere das dem Udo aus, dann denkt der Udo aber über mich, ich bin ein Schwerverbrecher, auch wenn das stimmen sollte. Ein Schwerverbrecher bist du ja, das wissen wir ja jetzt mittlerweile. Ich? Nein. Also meine Briefe dürfen jedem Anwalt gezeigt werden. Aber du hast doch so eine Vergangenheit, da wird's einen ja schon ein bisschen komisch, ne? Sie kennen doch den Michael gut, von früher auch, ne? Ja, sicher. Auch längere Zeit, so wenn irgendwo ein Auto stand, das ist herrenlos abgestellt. Da gab's eine Adresse, die anderen wollen das nicht, aber da ginge das. Ja. Wie lange kennen Sie den Michael denn schon? Lassen Sie mal nachdenken. Ich, 34 Jahre etwa. Anton Michel? Nein, Michael Keilbart. Achso. Michael Keilbart, etwa 34 Jahre etwa. Wie alt ist der jetzt, der Keilbart?

solche Leute, die weit unter 10.000 Euro Beträge an Anwälte übergeben, damit die Beweise zu Hause lassen. Weil sie ja so wenig Garagen vermieten und so arm bei Kasse sind, müssen sie von ihren Mietern noch Geldkoffer entgegennehmen, damit die ihre kleinen alten Autos zurück, die irgendwo an einem Waldrande vielleicht stehen. Kleinen alten Autos? Das war ein kleiner. War nicht klein? Mein jetziger ist doch groß. Der andere war klein. Da passte kein Klavier rein. Da war er klein. Da passt jetzt auch nicht mal mehr ein Schuhkarton rein. So klein ist er geworden. So klein ist er geworden? Also gepresst. Das haben Sie jetzt ausgeführt. Ja, das ist eine Schlussfolgerung. Ja. Nur wenn ein Auto so klein sein müsste, dass kein Schuhkarton rein könnte, dann müsste er eigentlich auch gepresst sein. Wo die Sachen drauf sind, waren, war der Versprecher. Die Sachen sind ja gar nicht weg. Der LKW ist wahrscheinlich bloß umgestellt. Ist alles da. Alles da? Ja, natürlich. Eben. Und 300 Euro gebe ich für einen entsprechenden Gegenwert an Ware. 300 Euro willst du geben? Oder wollen mal 3000? 3000? Nee, 3000 habe ich nicht. Okay, dann melde ich wieder. Was soll er denn noch bezahlt haben? Ja, an den Kranzmann. Entsorgungskosten 700 Euro etwa. Waren doch hochwertige Sachen, da musste doch nichts entsorgt werden. So, aber es ist doch eine Rechnung und eine Bezahlung, ein Bezahlbeleg dort vorgelegt worden. Also ganz einfach, der Stork hat irgendeine Entsorgung bezahlt. Und da gibt es Belege für eine Entsorgung, für 5 Mulden. Aber 10 Mulden sind verschwunden. Wie kommt das? Habt ihr das auch schon mal in eurem Lions Club durchdiskutiert? Nee. Mathematisch betrachtet, wie geht das? Also 5 Mulden sind... 5 hochwertige Mulden noch verkauft worden, ne? 5 fehlen? Ja. 5 wurden vollgewogen und leergewogen würde gar nichts? Nee. Da fehlen 15 Belege. Wo sollen die denn sein? Ja, die sind ja gar nicht ausgefüllt worden, weil sie ja gar nicht existieren konnten. Abgesehen davon, wenn irgendeine Firma bei der MVA damals in dem kurzen Zeitraum mein Eigentum teils entsorgt hätte, ja, dann müsste nämlich eine Quittung aus dem Zeitraum auch entstehen. Bestehen, besser gesagt. Normalerweise müssten Sie dort eine Suchung vornehmen lassen. Nee, eine Auskunftsklage gegen den Stork, wo meine Sachen geblieben sind. Ja. Ja, in den Containern sind auch Ihre Sachen. Ach, meine Sachen sind darin? Ja, mit den Renault, mehrere Renaults. Ach, mehrere sogar schon. Ja, die Russen haben doch nach noch ein Renault gefragt. Die habe ich doch nach Ihnen hingeschickt. Ich weiß nicht. Ich habe hier nur ein Polaroid-Foto. Ich hoffe, das ist nicht mit meiner Polaroid-Kamera gemacht. Das wäre unschön. Sicher. Die UdSSR gibt es noch? UdSSR? Steht hier drauf. Bitte? Steht hier drauf, die UdSSR. Was steht denn da überhaupt auf den Schreiben drauf? Ja, das müssen Sie doch wohl wissen. Hier wird gerade ein Container nach UdSSR beschickt. Habe Sie noch Ware? Auto, Simka, Matra, Waffe, wir brauchen alles für Krieg in Tschetschenien. Hast du noch was? Komm her, Punkt. Ja. Haben Sie denn noch was? Ich habe noch was. Ich dachte, Sie hätten nichts mehr. Sie sind doch offiziell... Ich hab was, aber ich kann es ja nicht verkaufen. Ich komme ja nicht mehr ins Internet rein. Nee. Für eBay nicht mehr. Und das auch kein Konto mehr, ne? Es gibt Schwierigkeiten, das ist richtig. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Was habe ich denn mit den Containern zu tun? Meine Sachen sind darin? Oh, nix mehr. Jetzt ist alles durch. Meine Sachen sind darin? Ja, sicher. Kommen da rein? Wir sind da reingetragen worden. Von Michael? Michael hat da gar nichts mit zu tun. Das wissen Sie auch. Ich weiß nicht, was der Michael... Aber er hat das Fahndungsschild niedergerissen. Ja. Durfte doch nicht. Wir müssen ihn anzeigen. Mag sein, wenn die Zeit kommt. Wer hat die Sachen denn gekauft? In dem Container. Container gekauft? Nein, die Sachen, die da drin waren. Oder sind. In der Industriestraße. Da gibt's immer dankbare Abnehmer. Aha, aber es hat doch schon einen gegeben. Die Sachen sind doch schon übereignet. Nur die Zahlung steht noch aus. Das weiß ich nicht.

Ja, glauben Sie denn wohl, innerhalb dieser Situation würde jetzt irgendwas passieren in den nächsten Monaten? Dann sind doch sofort die Rückschlüsse auf uns. Vater Diebings, wahrscheinlich. Richtig, und wir sind ja nicht von Dumsdorf, obwohl Sie es ja meinen. Ich denke doch, dass Sie von Dumsdorf sind. Ich rate Ihnen persönlich, das habe ich Ihnen damals schon gesagt, tanken Sie Ihren LKW voll, fahren Sie auf die A2, entweder Richtung Norden oder Richtung Süden. Und wenn der Tank leer ist, steigen Sie aus und fangen ein neues Leben an. Das meine ich auch für Ihre Gesundheit. Ah, für meine herzbetreffende Gesundheit. Der Herzmuskel ist damit wohl angesprochen, ne? Richtig? Wird wohl so sein, ne? Ah. Vielleicht weiß ich das ja alles gar nicht. Oder darf das nicht wissen. Ah ja. Ja. Ja, das muss ich mir mal zu Gemüte führen, ne? Mich auf den Stuhl setzen, mal nachdenken, was ich mit meiner Bekanntschaft, die ich damals dadurch bekam, dass ich eine Zeitungsanzeige hatte, in dem ich Stellplätze für einen Container suchte, noch zu erwarten habe, ne? Sie hätten mir mehr Containerstellplätze geben sollen, weniger Autos klauen sollen. Sie hätten mehr bezahlen dürfen. Ja, dann hätten Sie meine Möbel nicht ramponieren dürfen. Herr Pohlmann, Sie müssen Ihr Leben so weiterführen. Ich hoffe, es ist noch sehr lange, aber ich wundere mich, dass Sie überhaupt noch existieren können. Ach, warum das? Ja, weil Sie eigentlich als ordentlicher Geschäftsmann nicht zu gelten haben. Weil ich als ordentlicher Geschäftsmann nicht zu gelten habe? Mhm. Also unordentliche Geschäftsleute, so wie der Mann mit den Prospekten, der vielleicht 10.000 Prospekte bezahlt bekommt, diese zu verteilen und 5.000 davon entsorgt. Sowas zum Beispiel. Ist unordentlich, ne? Weiß ich nicht. Wer macht das? Denken Sie mal an die Heinrichstraße und an den Papiercontainer hinten, der neuerdings verschlossen sein muss. Herr Hage? Das habe ich jetzt nicht gesagt. Der Mann mit der schönen Brille. Mit der Büro-Mensch-Brille. Ja, das ist doch ganz in Ordnung. Zahlt ja, ich weiß ja nicht, warum er unbedingt da einen Container stehen haben muss. Wenn man die Prospekte, für die man diese zu verteilen Geld bekommt, auch verteilt, braucht man diesen Container da nicht stehen haben. Tja, was wollen Sie dem jetzt sagen? Dass er seine Geschäfte nicht ordentlich macht? Zum Beispiel? Tja, dann müssen Sie doch bei seinem Auftraggeber, genauso wie Sie bei mir, bei Fuhrmann, alles abgeladen haben. Brauche ich doch nicht. Ich habe doch wichtigere Sachen. Das ist nur eine Kleinigkeit. Aber jetzt wissen wir doch beide, was ein ordentlicher und ein unordentlicher ist. Und Sie sagten, der Mann macht richtig Kohle. Ja. Hängt das mit der Unordentlichkeit zusammen? Nee. Er hat seine Unterverteiler und er macht eigentlich eine saubere Arbeit. Bin ich mir nicht so sicher, aber ich dogmatisiere darüber nicht. Nee, warum? Warum unterhalten wir uns überhaupt über solche Sachen? Weil Sie auf den Namen ich als ordentlicher Geschäftsmann nicht zu gelten habe, ja, dann auf das Thema gekommen bin. Das haben Sie ja gar nicht disambiguiert. Dann soll man sowas nicht sagen, wenn man etwas nicht erklären will. Ich erkläre doch auch Dinge, die ich rätselhaft andeute, oder nicht? Oder ist da noch irgendwas offen? Ja, Geld. Geld? Ja. Ach, richtig, Sie wollten ja gegen mich klagen. Wann kommt denn die Klage? Das ist ja schon alles in der Mache. Ja, wann denn? Ich sitze das hier rum und telefoniere. Ich habe mit Rudi gesprochen. Ja, mit Rudi haben Sie gesprochen, dass Sie auf die Klage warten. Was will... Ja, wo ist denn die? Ja, der Mann war am Telefon, der Kleine. Ich weiß ja nicht, dass Sie nicht da sind. Ja, ich bin immer in Hamburg, das habe ich Ihnen doch versucht zu erklären. Ja, und nach 5 Minuten dann plötzlich in der Danziger Straße. Ja. Das haben wir auch schon aufgeklärt. Privatjet. Ja. Dimensionsbrecher. Wir sind überall. Wann kommt die Klage? In Kürze. Haben Sie dir in die richtige Adresse geschickt? Nessel 24. Das geht doch gar nicht, das macht doch das Gericht. Sie können doch nicht eine Klage abschicken, das muss doch das Gericht an mich schicken. Doch, wir haben das. Haben Sie sich versprochen? Ja. Aha, da gibt's gar keine Klage. Doch. Wenn es eine gäbe, wüssten Sie doch, dass Sie die nicht an die Nesselstraße schicken, sondern ans Gericht. Was wollen Sie denn überhaupt für eine Verteidigung aufstellen? Ich Ich bin ein legal arbeitender Geschäftsmann und was soll ich mit dem Kerl? Gut, das ist eine gute Strategie. Das versteht auch jeder. Ja. Kommt dann der Michel wieder mit? Der arme Mann? Ja, Herr Michel ist schon seit geraumer Zeit angestellt bei mir. Also er ist hochzufrieden. Als Zeuge, ne? Ja, als Zeuge ist ein bürgerliches Ehrenrecht. Und der Liebzo bestätigt auch, jawohl, der Herr Pohlmann hat da einen Container stehen gehabt. Natürlich, können doch alle bestätigen. Aha. Graf von Liebzo, der hat ja schließlich auch einen Namen zu verlieren. Aha, also den Lützo mit W am Ende, den können wir wohl da nicht meinen, ne? L-I-Z-O heißt das, Lützo. Steht jedenfalls an der Klingel so dran. Ja, ja. Aus welchem Land stammt der? Polen. Polen. Ja, hatte ich mir schon naheliegenderweise gedacht. Polen, Polengeschäfte, Exporte, die neuerdings seit etwa 4 Jahren, so schätze ich mal, ne, am Steigen sind bei Ihnen. Ja, wir sind sehr zufrieden. Ja, die Kranzmänner helfen dabei. Wir hätten auch damals mit Ihnen zusammenarbeiten können, gebrauchte Textilien, all das wäre machbar gewesen. Aber ja, aber ja doch jetzt nicht mehr. Jetzt doch nicht mehr. Verbaut. Es gibt Polen, die bekommen selber nur noch 18 Cent. Es gibt Weißrussland, es gibt Kaukasien, es gibt Mongolei da oben. Wissen Sie, es ist mannigfaltig. Edel. Deutschland hat ungefähr jedes Jahr 500.000 Tonnen. Und ich habe mir hier ein paar Säcke verdorben. Ein Geschäft mit ein paar Säcken. Ja. Sie hatten alles in der Hand, Herr Pohlmann. Ja, den Preisfall, den kann ich nicht dirigieren. Das ist kein Geschäft mehr. Da ist auch nichts Großartiges zu verlieren gewesen. Ich bekomme mehr Geld, wenn ich mein ganzes Gebiet verkaufe. Das ganze Gebiet verkaufen? Ja, sicher. Wie geht das denn? Ja, ich verkaufe jeden einzelnen Container. Tja, und der ist verkäuflich? Natürlich ist ein Container verkäuflich. Die beiden, die hier in der Nesselstraße standen, sind ja auch abgeholt und bezahlt worden. Ja, aber wo machen die Leute denn ihr Geschäft? Ja, auch Richtung Polen. Aber das sind ja auch Direkthändler. Die haben ja bessere Kontakte, die wohl länger andauern. Wenn ich zum Zwischenhändler fahren muss, habe ich ein Problem. Treffen Sie sich nochmal mit dem Andreas? Ja, sicher. Noch diese Woche. Ja, können Sie ihm ja mal mitteilen, wie ich darüber so denke. Also er muss mich entweder erschießen lassen oder er wird hier eine sehr, sehr unangenehme Klage bekommen. Ja, wenn die Wiegebelege gefälscht sind, wenn die Aussagen bei der Polizei gefälscht sind, dann braucht er nicht mit einer zweiten Geschichte kommen. Entweder habe ich recht oder er hat recht. Er kann wählen. Ein Sofortpreis oder er muss seinen Anwalt wieder beauftragen, diesen Tüchtigen, der sich im letzten Schreiben ja auch so schön verstanden hat, ne? Ja. Wo es hieß, ich hätte die Firma Dröge bestellt. Ich hätte diese Firma bestellt. Hat der Mann geschrieben, so ein tüchtiger Anwalt, ne? War Ihrer ja auch, Ihr Staranwalt. Na, der Frohne, der Bezahlbare. Was kostet es, dass ein Anwalt zu Hause die Beweise liegen lässt, oder die Hälfte der Beweise wenigstens? Ja, ich, zum Beispiel so bei solchen Fällen, den hätte ich doch eher versucht zu verklagen auf Geschäftsausfall etc., als jetzt den Markus Meyer so und so, ne? Da kommt alles noch dran. Ich sitze hier und ich schreibe und schreibe und auch das kommt noch dran. Ja, der Frohne hat aber von Ihnen nie einen Brief gekriegt. Ja, der ist mir gar nicht geschrieben. Das kommt doch noch. Ich habe jetzt erstmal einen Brief an den Herrn Fullhorst geschrieben. Der ist hier, Herrn Fullhorst mit V am Anfang. Dann kommt hier der Röttgen und der Sie dran. Ja. Die haben sich ja auch in meiner Wohnung unangenehmst versprochen. Korruptionsapparat, darf ich das zuschreiben? Was haben Sie denn noch gesagt? Röttgen und Sie. Ja, und der Frohne kommt auch noch dran. Ich kann doch nicht jeden Tag hier 20 Briefe schreiben. Ja, Sie haben doch nichts anderes zu tun. Mit Ihrer Wäsche machen Sie doch nichts mehr. Nicht so sicher sein. Wenn ich habe gerade gesagt, alle Container verkauft. Ja, aber das heißt ja nicht, dass ich keine Ware habe. Sie haben ja auch bei Lohmann und Rauscher wohl nicht mehr so viel. Und dennoch haben Sie kartonweise, ne? Weiß ich den Zusammenhang. Das sind auch Umwege. Man braucht ja nicht direkt aus den Containern die Sachen nehmen. Man hat ja vielleicht noch einiges. Aus der Vorzeit. Und davon leben Sie dann, oder was? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich bereite hier gerade auch eine schöne CD vor. Eine CD mit Musik und da wird im Hintergrund gesprochen. So eine Geschichte, um andere Geschäftsleute zu warnen. Das sind die Tricks der Verbrecher, der Kriminellen. Wenn Sie irgendwo Mieter sind in einem Geschäft, wenn Sie einen Parkplatz mieten, um Ihr Auto abzustellen, müssten Sie vor diesen, jenen und welchen Gefahren gefeit sein. Sie müssen diese und jene Risiken abwehren. Die Kriminalität sieht so und so aus. Mhm. Und dann wird erzählt, wie das bei Voss angefangen hat und bei Kranzmann aufgehört hat, so ungefähr. Ja, ist doch nicht schlecht. Und was bringt Ihnen das? Ja, Umsatz. So eine CD kann ich produzieren für 1 Euro, gepresst. Und was kostet die dann? Im Verkauf kann die doch 5 Euro kosten, im Direktverkauf. Und da glauben Sie, dass die auch verkauft wird? Das glaube ich doch nicht, da wäre ich ja wieder beim Vorurteil. Sowas muss man herbeiführen, man muss ein guter Verkäufer sein. Der Kunde erspart sich den ganzen Ärger, den ich hier jahrelang habe, für 5 Euro. Ja. Und er hat noch Spaß dabei. Wunderbar. Er wird dadurch doch nicht ärmer, er hat doch nur mehr Wissen erlangt. Und die Musik ist auch sehr schön. Schön. Und wann kommt die raus? Ja, wann kommt die raus? Wenn die Geschichte so einigermaßen... Ich werde wohl einige Folgen machen müssen, ne? Denn das Ende ist ja gar nicht abzuwarten. Fangen wir mal bei Voss an. Mit der Gelderpressung. Ich soll mein ganzes Bargeld in seinem Briefkasten tun. Der Fall Koch ist ja auch schon in Oerlinghausen abgefertigt. Der nächste Fall ist dann der Fall Andreas. Fall Koch in Oerlinghausen ist vor dem Gericht Detmold entschieden worden, ne? Das ich weiß nicht, was Sie das da noch mal... Der Fall, der dort geklagt wurde, ist entschieden, aber nicht, was jetzt noch kommt. Folge. Was soll denn da noch kommen? Ja, vielleicht kommt ein anderer Richter. Wenn dieser Richter da nicht willig ist, haben Sie den auch bestochen? Das weiß man nicht. Sie kennen Richter, hieß es doch mal. Ich kenne Richter, ich kenne Polizeibeamte. Tja, und was haben Sie in Erfahrung gebracht in der Kürze der Zeit? Dass man nicht nur einen Koch verklagen muss, sondern auch noch ein paar Leute mehr. Genau. Koch kennt keine Polizisten, er kennt keine Richter. Doch. Er kennt überhaupt keinen. Er kennt nur Pohlmann. Bin ich mir nicht so sicher. Ich denke mir, der Frohne hat schon seinen Vorteil dadurch gehabt, dass er die Fotos zu Hause liegen ließ, ne? Jo, vielleicht besteche ich auch noch Rechtsanwälte. Wahrscheinlich. Ja, ich bin eigentlich ein genialer Mensch für Korruption, ne? Ja, solange es noch gut geht. Und nebenbei arbeite ich noch bei Fuhrmann, oder wie? Ja. Also dürfte ich gar nicht mehr groß schlafen, ne? Das Bestechen ist nicht etwas, was mit Zeitaufwand groß einhergeht. Natürlich, Sie müssen ja mit den Leuten zusammenkommen. Per Telefon. Sie müssen Geld in der Hand geben. Konspirative Treffs. Aber wenn Sie sich mit dem Mann duzen, kann ich mir alles Weitere schon denken. Ja, und das ist alles zeitaufwendig. Ich will Ihnen nur damit sagen, wie soll ich das alles schaffen? Aha. Ja, wenn die Garagengeschäfte gehen, die Autogeschäfte, die Ziegenberggeschäfte, die Polengeschäfte, dann hat man auch Zeit. So wie jetzt zum Beispiel reden wir auch schon eine Weile, ne? Zwischendurch wird noch einer erschossen. Oder ein zweiter. Mann, wie habe ich das alles organisiert? Das weiß ich nicht, es gibt ja Leute. Dann noch der Verkehrte. Ach, guck. Ja, ja. Ja gut, ich hatte jetzt eigentlich nur wegen diesem Brief angerufen. Haben Sie ja bestätigt, aber das mit dem Röttgen, das muss ich wohl so stehen lassen, ne? Dass ich den anrufen solle, wo das Auto sei. Und was hat der Röttgen Ihnen gesagt? Er möchte das nicht schriftlich haben. Das ist doch auch schon wieder ein bisschen sonderbar, ne? Ja, sehen Sie doch. Keiner will ihm was sagen oder geben. Warum interessiert der Mann sich nicht dafür, wenn er in solch eine Sache hineingezogen wird? Doch wohl nicht etwa, wenn etwas Wahres dran ist? Tja, wer weiß. Vielleicht fährt er den ganzen Tag mit dem Wagen rum. Vielleicht die ganze Polizei als Übungsfahrzeug? Nein, das meine ich nicht. Er weiß etwas. Das will er nicht sagen. Automatisch mitgehangen, mitgefangen. Er sagt gar nichts. Ja, das mit dem Hamburger Kessel hat doch auch funktioniert. Ne? Wenn man sich richtig Mühe gibt, kriegt man auch ein paar Polizisten klein. Nee. Diesen Fall Swingerclub-Richter ist ja auch hinter Gitter. Sie beißen sich da die Zähne aus. Swingerclub-Richter bekannt? Ja. Aha. 3 Jahre Knast, ne? Richter hinter Gitter. Und das alles nur durch Behauptungen. So ungefähr sah es doch aus, ne? Behauptungen. Behauptungen. Dann war der Swingerclub-Richter hinter Gitter. Und bei Kruse waren es die eigenen Beamten gewesen. Ja. Und bei Rainer Koch? Ja, ich möchte bitten, dass bald die Klage kommt, ne? Ich hab's eilig, wir wollen das mal ein bisschen hinter uns bringen. Ach, wir haben doch Zeit. Jetzt ist erstmal der Richter im Urlaub. Ach, der ist auch noch in Urlaub? Ja. Ihretwegen. Doch holen wir mit Ihnen zusammen. Wird er nachher noch krank anschließend. Ja, vielleicht gibt's auch einen ganz kleinen Bürobrand. Ja, oder die Akte ist verschwunden. Ja, wer weiß. Ja. Wir müssen uns da noch viel einfallen lassen. Sie müssen sich da noch viel einfallen lassen. Wir, nicht ich. Ja, Sie, ist ja auch Plural, Sie. Sie müssen sich noch was wollen sich einfallen lassen. Tja. Wir wollen doch den Fall ein bisschen in die Länge ziehen, wir wollen doch da was von haben. Aha. Ja, das wird jetzt aber nicht mehr sehr aufschlussreich, das Gespräch. Ich schicke die Briefe ab und dann können Sie sich ja mit den Herren unterhalten, Ihre Telefonnummer steht da ja drin. Ja, mit der Telefonnummer gehen Sie auch immer gut um. Ich habe eine Anschrift. Ja. Irgendeine Anschrift haben Sie wohl schon, ne? Ja. Ich gehe mal zum Postfach, mal gucken, ob da die letzte Karte auch wieder drin liegt. Der Rückschein. Haben Sie den letzten Brief auch bekommen? Ich habe zwei geschickt. Zwei Stück habe ich geschickt. Nicht bekommen. Wenn ein Koch unterschreibt einen Rückschein, ne? Dann bekomme ich plötzlich eine neue Adresse, kann mir wohl ausdenken, dass das auch nur wieder eine Fehladresse ist. Wenn schon die richtige Adresse nicht funktioniert, wie soll das dann eine dritte? Das überlasse ich Ihnen. Ja, ich fahre da mal hin zur Rudolfi-Straße, mal so die Nachbarn fragen. Ja. Einverstanden? Ja, sicher. Sie haben da Begehungsverbot. Für die ganze Straße? Für die Rudolfstraße 41. Ach, da darf ich gar nicht abbiegen. Doch. Können mal da vorherfahren, aber nicht das Grundstück betreten. Ja, ich gehe dann die 42. Ja, die gibt es gar nicht, aber machen Sie mal. Gibt's keine 42? Werden wir sehen. Ich finde alles raus. Ich könnte mich heute Abend mal anrufen. Wird sicher, wo wollen Sie an? Wird sicher was zeigen. Gibt's nee, fahren Sie doch hin. Neuigkeiten. Ja, kommt alles mit der Zeit. Vielleicht steht Ihr Wagen auch da. Ja, das wär's dann. Danke, auf Wiederhören. Die Staatsanwaltschaft hat gegen Sie Anklage erhoben. Ja. Ja, mag sein. Ja, ich wollte Ihnen das nur sagen, ne? Recht herzlichen bedanken. Ja, und was ist denn nun weiter? Das reicht doch schon mal, ne? Ja, und dann? Es kommt jetzt auf die Aussage an. Herr Bullmann. Ja, morgen. Du wolltest mich sprechen? Herr Pohlmann ist am Telefon. Ja, und hat es hier angerufen und gesagt, das ist in der Betriebsstätte. Ich hatte Ihnen einen Brief zugeschickt mit Geld, mit Bargeld. An die von Ihnen angegebene Postfachadresse. Ja. Der Brief ist angekommen? Ja, sicher. Haben Sie jetzt endlich Geld zum Ausgeben? Ja. Na also. Und dann möchte ich, dass der Terror gemindert wird. Gemindert? Gemindert, genau. Für das Geld. Was für ein Terror denn überhaupt noch? Welcher Terror? Es interessiert sich doch überhaupt keiner mehr für dich.